Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Der Royal Rumble steht vor der Tür. Wir werden diesen Samstag die Freude haben, den ersten großen Pay-Per-View des Jahres zu erleben. Für mich immer noch eines der absoluten Highlights, was die WWE-Pay-Per-Views angeht. Und ja, es ist einiges passiert. Es ist noch vieles, worüber man spekulieren kann. Und deswegen wird dieser Rückblick, wie so oft, ein Ausblick auf kommende Ereignisse sein, eben diesen Royal Rumble. Er wird sich aber nicht darauf beschränken, denn wir sind euch noch schuldig, einen kurzen Rückblick zumindest auf die Saturday Night's Main Event Ausgabe. So viel kann ich an dieser Stelle schon sagen. Eine Show, die Chris und ich überraschend gut bis, ja, man muss es sogar sagen, stark fanden aus diversen Gründen, auf die wir gleich noch eingehen. Und eine Entschuldigung gleich vorab. In der letzten Ausgabe, ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte, haben wir zwar über Kid Wilson gesprochen, aber nicht so ausführlich, wie das sein Auftritt in London wohl, ja, gefordert hätte. Das möchte ich hier auch ganz kurz nochmal nachgucken, denn ein großer Fan von Kid Wilson ist geboren worden, nämlich, ja, mich. Also ich bin geboren worden, gut, schon ein bisschen länger her, aber ich bin jetzt als Kid Wilson-Fan extrem geboren worden. Eben aufgrund seines Auftritts in London. Chris und ich fanden, Gott sei Dank haben wir es im Podcast immer gesagt, sonst müsste man sagen, wir fanden ihn ja immer schon gut. Aber Chris und ich hatten für ihn ja immer eine gewisse Schwäche. Und seit dem London-Auftritt ist da wirklich so ein kleiner Crush bei mir geschehen. Also genug, was wir heute haben. Rückblick auf Saturday Night's Main Event. Kurz einen Blick auf Kid Wilson und einen sehr, sehr langen Ausblick auf den Royal Rumble. Und ich freue mich unglaublich, das wieder mit der Person philosophisch durcharbeiten zu dürfen, mit der ich es eigentlich immer philosophisch durcharbeite. Herzlich willkommen aus München, der Christian. Wunderschönen guten Tag. Ja, es steht echt viel an tatsächlich. Also ich habe schon auf Saturday Night's Main Event vergessen, was der Show eigentlich sehr wehtut oder nicht gerecht wird. Und Rumble ist auch schon davon. Ich habe mir heute vor der Aufnahme gedacht, dass dieser Aufbau, und ich bilde mir ein, wir sagen das jährlich, dieses Jahr irgendwie so fast am schlechtesten war oder sehr mau. Also ich fühle irgendwie nicht, als wäre Rumble Season. Gleichwohl ist die Vorfreude dann doch gegeben, weil es halt ein Event ist, das birgt Überraschungen. Es ist eine Matchart, die so für ihr Alter noch immer sehr frisch wirkt. Deswegen da freue ich mich dann drauf. Und ich freue mich auch auf die Review und die gleichzeitige Preview. Also haben wir einiges vor. Und ich möchte auch direkt eine Entschuldigung loswerfen, wenn wir heute es nicht zu den Kommentaren schaffen. Das liegt an mir. Nachfolgetermine pressen leider, dass die Spielchen, die wir gemeinsam spielen, dann auf nächste Woche verschoben werden. Schande über mein Haupt. Ich hoffe, man kann es mir verzeihen und gerne weiterhin die Soundqualität feiern oder bemängeln. Ich warte immer noch auf meine freie Eintrittskarte für WrestleMania, also bin ich da schon mal sehr dankbar. Und das sind schon mal so meine Einführungsworte für diesen Podcast. Ja, das Mikro scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Also es klingt jetzt überragend und nach dem Feedback, das wir von der Hörerschaft erhalten haben, war es tatsächlich nicht nur mir so ergangen, sondern ging es auch einigen Hörern so. Vor dem Hintergrund sind wir jetzt zumindest mic-technisch auf der sicheren Seite und hoffen, dass es so bleibt. Ja, Chris hat schon gesagt, eigentlich ist der Rumble-Aufbau gerade mal nicht so der Knaller. Und trotzdem bin ich seit der Saturday Night's Main Event Ausgabe ziemlich investiert und auch seit dem London-Auftritt von Kid Wilson. Das hat so in bestimmten Situationen oder in bestimmten Bereichen, will ich mal sagen, einen kleinen Klick-Effekt ausgelöst. Und um das hier mal etwas weiter auszuführen, also Painting the Big Picture, kann man vielleicht, wenn man Engländer ist, sagen, müssen wir bei Saturday Night's Main Event logischerweise dann auch anfangen, um deutlich zu machen, warum das zumindest aus meiner Perspektive so wichtig war in Bezug auf den Royal Rumble. Und auch das sei betont, es war nicht wirklich damit zu rechnen, dass Saturday Night's Main Event eine gute Show wird. Wir haben zwar in der Preview gesagt, nachdem wir zuerst gesagt haben, oh Gott, nur drei Matches, das kann ja hingeklatscht nicht wirken, als wir die Matchcard durchgegangen sind, ist uns bewusst geworden, hey, also qualitätstechnisch steckt da einiges drin. Mal gucken, vielleicht verbuckt sich die WWE ja diesmal auch nicht und dann kann das eine gute Show werden. Jetzt rückblickend muss man sagen, Chris und ich haben uns tatsächlich auch während der Show so ein bisschen ausgetauscht diesmal. Wir waren uns eigentlich von Anfang an ziemlich einig, dass das eine absolut runde Sache war. Und streng genommen sogar alles, wirklich alles, auch das Booking war richtig gut. Fangen wir mal an mit dem ersten Match, Cody gegen Jacob. Wir haben gesagt, was soll denn das? Warum packt man das bei Saturday Night's Main Event auf die Card? Das ist doch Perlen vor die Säue. Das ist verschenkt. Das ist ein potenzielles Mania-Match. Das kann jeden Pay-Per-View-Headline. Das ist frisch, das ist gut. Das darfst du da nicht verbraten. Und wie willst du das lösen? Das war die Frage, die uns umgetrieben hat. Und ich finde, sie haben es wirklich großartig gemacht, denn das Match als solches hat gar nicht stattgefunden. Bei der Entrance von Cody hat Jacob sofort Cody angegriffen und es gab gar nicht die erste Ringglocke. Das ist immer so bookingmäßig so eine Sache. Mal ertönt die Glocke nach den ersten paar Schlägen, mal nicht, je nachdem, wie das Booking-Team es dann gerade in diesem Moment braucht. Aber das haben sie, finde ich, wirklich gut gemacht. Denn das Match als solches ist jetzt in keiner Weise verbrannt. Man hat auch ein dusseliges Fuck-Finish hat man vermieden. Und das ist für mich ganz wichtig, die Art und Weise, wie Jacob und auch Cody, das muss man, finde ich, deutlich sagen, auch Cody, hier diesen Brawl inszeniert und gelebt haben. Das war allererste Kajüte. Also das war wirklich intensiv. Das war stiff. Sie haben gar nicht aufgehört. Also sie immer wieder. Man hat wirklich gesehen, wie intensiv es war und sie haben immer wieder die nächste Luft noch gefunden und weitergemacht. Das war fast so Undertaker-Lesnar-Niveau 2015, als die sich da nochmal irgendwie übelst gebrawlt haben. Das ist ein Brawl, den werde ich einfach nicht vergessen, weil er stiff war, weil er auch lustig war, damit mit Popcorn teilweise geschmissen und solche Geschichten. Am Ende kommt dann Drew und sorgt dafür, dass beide ausgenockt sind. Cody mit interessantem Blick auch, als er dann da lag, als es durch den Tisch ging. Das war gut. Vor allem, weil jetzt dieses Singles-Match, muss man gucken, was da jetzt genau passiert. Aber Drew hat man da reingepackt. Ob man das jetzt gebraucht hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir werden jetzt darüber sprechen, was die Personalie Sami Zayn da noch zu tun oder nicht zu tun haben könnte. Auf jeden Fall, Chris, diese Art, wie man es mit Jacob und Cody gemacht hat, hat uns, glaube ich, beide also sehr überrascht. Und was noch überraschender als das Überraschendsein ist, wir fanden es beide, glaube ich, auch wenn ich recht erinnere, richtig stark. Ja, in der Preview waren wir beide nicht so begeistert von den Optionen, die wir uns ein bisschen ausgemalt haben. Sei es ein Sieg von Jacob oder Cody oder eben das ominöse Fuck-Finish. Und dabei ist mir zumindest nicht eingefallen, dass man es natürlich auch so lösen kann. Und deswegen Chapeau. Hat mir sehr gut gefallen, weil man sich aus einer Bredouille quasi lösen konnte. Man hat sich befreit. Warum man sich überhaupt dahin begeben hat, sei dahingestellt, aber ich glaube, was bei mir ausgelöst hat, waren quasi ein paar Worte, die du genannt hast. Ich finde, dass dieser Titelwechsel allein Cody schon ein bisschen frischer macht. Ich glaube, das ist immer so ein Satz, den man nebenbei einfach hinwirft, dass der Titel ein bisschen zu schwer wird für manche Superstars, wenn man ihn zu lange hat. Und irgendwie gefühlt ist er viel leichter jetzt unterwegs, der Mann. Jetzt noch immer nicht das, was mich von den Socken haut, aber irgendwie frisch, ihn ohne Titel zu sehen. Und ich glaube, dass er auch ein bisschen befreiter jetzt aufatmen kann. Und bei Jacob war ich ja auch eher so ein bisschen zurückhaltend. Und Stand jetzt ist das alles bei ihm zumindest mal konsequent und auch intensiv, genauso wie dieser Brawl. Und Brawls sind ja bei WWE schon eine sehr oft genutzte Formkunst oder Art oder was auch immer. hat man oft genug gesehen und man erinnert sich aber trotzdem so an ein paar. Und dieser, glaube ich, wird definitiv sich ein bisschen einbrennen, weil er sehr lang ging, aber auch da gut ausgeschaut hat. Du hast auch schon ein paar Namen genannt, die das sehr gut gemacht haben. Lesnar ist in fast allen Brawls wirklich großartig. Ich erinnere mich auch an Braun Strowman, der viele gute Brawls hatte. Ich glaube, gegen Bronson Reed, auch gegen Roman Reigns. Und wenn das gut inszeniert wird, fühlt man da gut mit. Und was noch für mich oder bei mir mitgespielt hat, war einfach irgendwie auch so, dass ich nicht so wirklich Lust hatte auf dieses Match. Als die Show angefangen hat, war ich so, ah, ja, gut, bringe ich das Match hinter mir, wie auch immer. Und dann war ich dann schon so ein bisschen, ja, okay, es scheint ja wohl ein Brawl zu werden und ein No-Contest. Und dann wurde er auch sehr gut gemacht. Also finde ich hier sehr viel Positives, weil du einfach auch Cody so ein bisschen rausnimmst. Du hast ja auch Drew McIntyre einschreiten lassen, der beide quasi dann ausnockt und durch so Tische knallt. Also hat man hier vieles richtig gemacht und jetzt bleibt es abzuwarten, welchen Weg man einschreiten wird. Das werden wir dann ziemlich sicher vielleicht auch bei der Preview schon ein bisschen versuchen herauszufinden. Aber für die Gefahr, die hier bestanden hat, hat man das wirklich top gelöst. Und bei mir bleibt auf jeden Fall hängen, dass ich mit beiden einfach durch dieses Segment schon deutlich mehr anfangen kann. Und man bekommt dann schon auch mehr Lust. Wie gesagt, das Match an sich ist ja frisch. Nur die Gegebenheiten waren hier irgendwie total wertlos. Ein Wort, das ich sehr gern habe. Es war wirklich wertlos. Und ich bin froh, dass man das nicht einfach verschwendet hat, weil wenn du das richtig bookst, hat man da einfach gar kein Problem. Ich glaube, du hast schon angedeutet, dass man das bei WrestleMania bringt. Absolut gar kein Thema. Und für Jacob ist das zumindest mal jetzt irgendwie ein guter Weg. Am Anfang, wie gesagt, war ich so ein bisschen skeptisch. Wenn man diesen Weg weiter voranschreitet, dann kann ich, glaube ich, wieder mit ihm mehr leben, weil im Moment bin ich noch immer so, ja, die Vergangenheit, wo sie ihn entdeckt haben, hat schon viele zerstört. Deswegen ein wirklich guter Start für die Show. Und es sollte weiter positiv bleiben. So viel kann ich schon mal versprechen. Ganz kurz würde ich auf eine Sache Bezug nehmen, die du gesagt hast, die wichtig ist, für mich zumindest. Du hast gesagt, du kannst jetzt mit beiden ein bisschen mehr anfangen. Das ist für mich eigentlich so die Punchline dieser Fehde bisher. Denn das war, glaube ich, genau beim letzten Podcast war es Thema mit Jacob. Wir waren so ein bisschen, du warst noch eher so ein bisschen indifferent, also boah, weiß nicht. Und ich war noch ein Zahn kritischer tatsächlich, was Jacob angeht. Von wegen, ja, also das WWE hat ihn gefunden, Babyface Run war blöd und nun kommt er irgendwie zurück und man versucht so ein bisschen mit Back to the Roots und ob das alles funktioniert und keine Ahnung. Dieser Brawl und auch was zwischen den beiden bei SmackDown gelaufen ist, dieses Face-to-Face-Segment, das war gut. Das war richtig gut. Jacob kam wirklich so Badass-mäßig rüber. Jetzt nicht irgendwie so dieser Psycho-Werwolf, der unkaputtbar ist. Es geht so Richtung, was ich, Street Fighter, Street Ability und auch, klar, immer noch so ein bisschen psychomäßig, aber doch eher so gesettelt als Street Gangster oder so, keine Ahnung. Der auch im Knast saß und der sich alles hart erarbeiten musste und auch wirklich auch ein bisschen vielleicht unstable rüberkommt. Also das Gimmick ist nicht so back to the roots komplett. Es hat was von dem, was früher da war, aber es geht in eine edgigere Richtung mit Jacob. Und ich finde diese Richtung richtig, richtig gut, die sie beim Brawl mit ihm gemacht haben und die sie auch in diesem Face-to-Face-Segment Jacob gegeben haben. Sie steht ihm, es ist viel von früher drin, ohne krampfhaft auf dieses Back-to-the-Roots-Ding komplett zurückzugehen. Das wird auch nicht funktionieren. Es ist eine neue Facette drin und die funzt. Und Cody, finde ich, funzt im Duell mit Jacob tatsächlich so gut wie noch nie für mich bei WWE, weil ich würde jetzt fast mit Hunters Wort oder Vince Wort sagen, er grabbt den Breathring. Er geht rein in diese Fehde. Er fühlt sich nicht als der geile Cody, der jetzt hier irgendwie meint, noch eine Fehde zu haben, um sich wieder zu redeemen und dann wieder anzugreifen. Er erlebt das. Er geht komplett rein. Er verkauft alles, was er hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal so sagen würde. Cody macht das, finde ich, bärenstark gerade in der Fehde mit Jacob. Niemals hätte ich gedacht, dass die beiden derart klicken könnten. Also Chris, vielleicht habe ich es jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber als du sagtest, man kann mit den beiden was anfangen, war das genau das, was in meinem Kopf vorging. Und ich musste dann gleich mal versuchen, quasi to put my teeth into das irgendwie oder einen Finger drauf zu zeigen. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich finde auch Cody hier stark. Ja, ich glaube, er selbst hat auch blödes Booking bekommen. Also klar, blödes Booking. Er wurde super stark dargestellt, hat sämtliche Matches gewonnen. Eine sehr lange Regentschaft, das wünscht man sich natürlich. Und wir haben ja auch immer gesagt, irgendwo verstehen wir es, er ist der Posterboy, aber seine Promos sind langweilig, die Matches sind zu vorhersehbar. Und wir haben ja auch gefordert, du probiert es einfach, ihn mal von diesem Titel zu trennen und schaut, was er mit anderen Superstars kann. Wie oft haben wir beide gesagt, schaut euch das Roster an und sie zerstückeln eine Einjahresregentschaft in zwei Gegner gefühlt. Und das ist so schade, weil man einfach nicht weiß, wie man mit anderen Leuten noch interagiert. Und offenbar funktioniert es mit Jacob Fatu sehr gut. Vor allem, du kannst das ja wunderbar jetzt auch ins Royal Rumble Match mitnehmen, dass die beiden sich da gegenseitig vielleicht raushauen. Und so kannst du nicht bis in die Chamber ziehen. Und wenn du dann eben die Lust hast, und ich hätte da absolut nichts dagegen, dass es dann beim WrestleMania kulminiert. Und dann ist es ein Cody-Match. Und ich glaube, unterschwellig haben wir es ja auch angedeutet. Es ist jetzt nicht so, dass wir alles irgendwie nur an ihm hassen oder sowas. Und ich glaube, ähnlich ist es vielleicht auch mit Seth Rollins, dass man die Leute einfach ein bisschen mehr auch lassen muss und sie nicht immer in die gleiche Ecke drängt und vielleicht auch mehr sich selbst zeigen kann. Und so ist es für mich zumindest bei Cody im Moment, dass da einfach noch ein Match entstehen könnte, wo ich dann sage, ja, okay, das nächste ist ein Cody-Match und ich möchte nicht nur vorspulen, sondern ich bin interessiert, weil man es eben gut aufbaut und du hast jemanden, mit dem man gut interagiert. Und das kannst du halt vorher nicht wissen, wenn du die Leute immer gegen denselben Gegner stellst. Ja, bei Rollins ist es vielleicht ein bisschen schwieriger noch für mich. Ich wüsste nicht, was da noch passiert, dass ich viel Interesse bekomme. Aber allein, dass wir uns hier mit CM Punk und ihm besprechen müssten, ist halt ein Ding, das 3 Jahre geht. Und das ist halt irgendwie so, habt ihr nichts anderes für den jungen Mann? Und so empfinde ich es persönlich bei Cody Rhodes, dass wir einfach viel zu lange einfach gesagt haben, naja, er ist jetzt WWE-Champion und wir warten jetzt einfach darauf, dass Rocky einfach mal Zeit hat. Das ist halt auch tödlich für ihn und da nehme ich ihn gerne ein bisschen in den Schutz, auch wenn die Promos, ich kenne ihn nicht, ich habe keine Ahnung, aber wenn er in den Spiegel schaut, wird er sich auch denken, Mann, das habe ich jetzt einfach nur so gemacht, weil es einfach Inventar ist und ich Scheuklappen auf habe wie ein Pferd. Und das ist dann kein gutes TV, empfinde ich zumindest. Also Cody-Fans werden ihn immer genial finden, aber dieses Gesamtpaket hier macht mir Hoffnung, dass da vielleicht sogar langfristig ein gutes Match bei Mania entstehen könnte. Also ich habe gar keine Bedenken, dass das ein gutes Match wird. Ich glaube, es wird ein richtig, richtig gutes Match. Vor allen Dingen auch, weil, und das ist bei Cody-Matches immer so eine Sache gewesen, weil du hier nicht weißt, wie es ausgeht. Es kann sehr, sehr gut sein, dass Jacob hier overgeht. Das kann tatsächlich passieren, weil du nicht weißt, wie bookst du Cody jetzt? Bookst du ihn in so eine Redeem-Storyline, die ihn erstmal Rock Bottom ankommen lassen muss, sozusagen am Ende? Oder am absoluten Tiefpunkt. Willst du Jacob zum Mond pushen oder nicht? Dann musst du ihn overgehen lassen. Wie willst du es machen? Willst du das Match bei Mania bringen, bei der Chamber? Wie machst du es mit dem Rumble? Also, da sind so viele Facetten mittlerweile drin, weil eben dieser Cody-Faktor derzeit nicht so richtig vorherzuberechnen ist, was mit ihm passiert. Dass er nachher, als es dann Finish the Story war, dass er da erstmal alles vorher gewinnen muss, war klar. Dass er nach Finish the Story auch erstmal alles gewinnen muss, war noch viel klarer. Und als er den Titel dann gegen John verloren hat, waren einige überrascht. Ich glaube, ich auch damals. Als er ihn von John zurückgewonnen hat, war klar, es wird jetzt boring as fuck, weil er den Titel erstmal nicht verlieren wird. Cody war done, der war durch. Und jetzt ist Cody wirklich unpredictable. Und dass er im Ring ja was kann, das ist ja bekannt. Und mit Jacob hast du einen Faktor, der frisch und B auch noch unberechenbar ist im Cody-Match. Das heißt, da ist alles dazu angetan, dass das ein gutes Match werden kann. Und du hast den Vergleich mit Rollins gebracht. Also Rollins gegen Jacob würde ich auch deutlich mehr fühlen als jedes andere Rollins-Match. Ja, irgendwie stimmt's. Aber kein Vergleich zu Cody. Also Cody gegen Jacob interessiert mich 1000-mal mehr als, komischerweise, als Rollins gegen Jacob. Also mit Rollins bin ich irgendwie immer noch durch, weil egal, ob du ihn zum Jäger, zum Gejagten, zum was auch immer machst, der Junge gibt mir gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das sich irgendwann nochmal ändert. Also bei Cody hätte ich es ja auch nicht gedacht. Aber diese Cody-Ansetzung, ich finde, da hat man bookingmäßig alles gut gemacht und man spürt, dass Cody es will. Er will hier competen. Er will dabei sein, er will die Challenge annehmen, den Bronzering greifen. Denkt euch eure Plattitüde aus, was Cody will. Er hat es accepted, er ist drin und ich finde es richtig, richtig gut bisher. Der nächste Nebeneffekt bei mir zumindest, dann können wir hier weitergehen, ist, dass es für mich auch ein mögliches Triple Threat Match mit Drew McIntyre um die WWE Championship bei Mania auch machbarer macht. Ich habe ja gesagt, dass Drew McIntyre als WWE Champion, wenn der zu Mania geht, das können sie nicht machen. Mittlerweile denke ich mir, wenn die beiden das weiterhin gut machen und sich gut kappeln, und sie haben es ja auch angedeutet, weil Drew hat ja auch eingegriffen, kann man es mir gut verkaufen, dass ich so ein Triple Threat Match zwischen diesen dreien Leuten sogar kaufen würde für Mania. Ja, vielleicht ja sogar Fatal Four. Müssen wir gucken, was beim Rumble passiert. Dazu später mehr. Ich fühle, was du sagst, und ich fühle es trotzdem nicht, weil, klingt jetzt doof, Cody und Jacob brauchen Drew nicht. Sie brauchen ihn nicht in dieser Fehde, finde ich. Drew ist hier für mich antiklimatisch. Ich finde, das, was Jacob und Cody haben, fühlt sich richtig an. Es fühlt sich ja wie ein Match an, hätte ich beinahe gesagt. Und es wirkt so, Drew braucht irgendwie auch eine Relevanz. Und deswegen mischt er sich jetzt in dieses Match ein. Ich fand den Eingriff übrigens gut. Drew hat das stark gemacht. Er wirkte charismatisch. Wir mögen ihn ja auch. Aber Drew ist für mich hier der Weak Point. Und du kannst es irgendwie, finde ich, noch heiß kriegen. Also ein Triple Threat ist okay. Ja, nicht falsch verstehen. Ich weiß, was du meinst. Ne? Und ist auch okay. Aber ein Fatal Four-Way mit Sammy vielleicht ein bisschen freshiger. Aber eigentlich hätte ich viel lieber Singles-Match Cody-Drew Cody gegen Cody, Jacob, ja. Entschuldigung, und Drew gegen Sammy um die Championship, und zwar Sammy geht als Champion. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, Drew ist irgendwie, brauche ich hier gerade gar nicht, also wirklich gar nicht, obwohl er gut performt derzeit, ne? Also das ist komisch. Ja, also ihr seht, wenn Chris und ich uns bei einem Match so lange aufhalten, dass gar kein Match war, sondern in einem Brawl endet und wir da so viel, sagen wir, rausziehen aus dieser Kiste, dann seht ihr, dass wir da ein bisschen was fühlen. Und das ist lange her, dass wir bei WWE, gerade in Bezug auf Cody, irgendwas gefühlt haben. Auch Jacob war weit weg, was Fühlen angeht, lange Zeit. Also die beiden haben so einen Klickfaktor offenbar gehabt, zumindest bei Chris und mir. Und Props für den Brawl, wie gesagt. Ja, dann ging es weiter, wrestlerisch auf hohem Niveau. Rhea Ripley und Io Sky gegen Judgment Day. Ich fand eigentlich an diesem Match alles gut bis richtig, richtig gut. Es war die Entrance zwischen dem Judgment Day. Ich glaube, zuerst kam glaube ich, Rhea und Io rein. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer zuerst reinkam. Auf jeden Fall, die beiden kommen aus dem Herzen gar nicht mehr raus, habe ich das Gefühl. Also, ich habe das Gefühl, wo immer die zusammengehen, nehmen sie sich in den Arm, knuddeln. Io streichelt dann immer Rheas Gesicht ganz süß und ist ja alles wunderbar. Wirkt legit, vielleicht ein bisschen too much, aber irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so schlecht an, finde ich, mit Rio und Io. Rhea und Io kann man natürlich drüber philosophieren, aber ich finde, sie machen stark. Liv Morgan und Roxanne, finde ich, haben auch beim Entrance, also ich habe es auch gefühlt, das ist das Wort heute, ich habe es gefühlt, bei den beiden richtig gut, Star-Appeal ist da, Roxanne, da sind Chris und ich ja sowieso bis über beide Ohren verliebt, was das angeht, super performt. Match wirklich auf hohem Niveau. Das finde ich faszinierend. Also Rhea und Io, die kannst du mittlerweile schablonenhaft 4-Sterne-Matches runterreißen lassen. Ohne, dass es was kostet, in Anführungszeichen. Roxanne kann da ohne Probleme mitgehen. Und ich glaube, hast du mir das geschrieben, du fandest auch Liv Morgan stark in diesem Match. Vollkommen überraschend. Fand ich nämlich auch, weil ich dachte, puh, jetzt kommt Liv, jetzt wird es ein bisschen boring. Fing auch ein bisschen verhalten an, aber die ist nachher in the zone gegangen, fand ich. Also du kannst hier locker 4 Sterne geben, finde ich, dem Ding. Also locker. Einziger Weak Point für mich. Roxanne Perez und Stephanie Vaquer, völlig antiklimatisch. Also Stephanie ist derzeit durch. Also die darf eigentlich gar nicht auf die Mania-Karte. Ja, ja, ja. So fühlt es sich vom Momentum an. Alle vier Mädels hier, heiß, also jetzt nicht chauvinistisch verstehen, also auf die Optik bezogen, sondern heiß, was Booking-Momentum angeht. Wirklich, Rhea und Io, das Publikum frisst ihnen aus der Hand, muss man sagen. Liv Morgan und Roxanne Perez, die können machen, was sie wollen, die werden ausgebuht und machen das so großartig. Ja, schade, wie gesagt, Raquel und Steph, da ist für euch leider echt nichts drin, wirklich nichts. Ich will kein Match sehen derzeit, wo die beiden beteiligt sind. Und die anderen vier, die kannst du derzeit überall einsetzen, dass das funktioniert. Und mit welcher Selbstverständlichkeit die hier ich gebe hier 4 Sterne. Mit welcher Selbstverständlichkeit die hier ein 4-Sterne-Match hingeknallt haben. Also, mega. Ich vergleiche sie mal gern, wenn so Fußballer in Form sind, dann merkst du, die haben so eine Strähne, da funktioniert einfach alles. Und ich gefühlt, Io Sky und Rhea haben auch so, die sind absurd in Form. Also die das gleitet dahin im Ring, das ist so gut anzusehen. Also wirklich die bestperformendsten zwei Frauen im Moment. Aber was natürlich Liv Morgan, Roxanne Perez für mich mitnehmen, ist im Moment eine unglaublich coole Interaktion auch untereinander. Sie haben den Vorteil für mich, dass ihre beiden, ich nenne sie mal Gimmicks, richtig gut funktionieren. Und wenn sie dann zusammen in diesem Tag-Team sind, habe ich unfassbar Lust, dass die beiden auch diese Titel haben. Ja. Im Moment ist es vielleicht auch egal, weil wenn du mir dieses Match bei WrestleMania gibst, boah, hätte ich mega Lust drauf. Ich fand das False Finish auch sehr gut, tatsächlich, möchte ich auch noch dazu erwähnen, weil viel, viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Es ist ein wirklich tolles Match. Ich glaube, es ist sogar, ist es für mich mehr ein Match of the Night. Das ist halt auch so schwierig, weil wirklich alle so gut performt haben auf dieser Show. Werde ich noch überlegen. Kann ich nur noch sagen, Stephanie und Raquel, also die gehören da echt gar nicht hin gerade. Das Schlimme ist, die beiden prügeln sich quasi um den Main-Titel der Frauen und niemand braucht sie gerade, weil hier geht es im Moment um zwei Teams, die einen kommen etwas noch mehr übers Wrestling, Rio, und die anderen kommen übers Gimmick. Und diese beiden Teams performen in ihren jeweiligen Stärken gerade so gut, dass diese Kombination unfassbar ist. Weil dieses Tag-Team, also wer das nicht gesehen hat, definitiv eine Empfehlung. Für 13 Minuten ist das ein astreines Tag-Team-Match, weil sie super viel reinbekommen haben. Also tipptopp. Rio und Io, wir haben ja gesagt, die Mädels oder die Frauen vielmehr müssen Mania für uns retten. Ich mache mir da im Moment gar keine Sorgen, wenn die beiden auf der Karte sind, ist das ein Match, auf das wird ziemlich sicher eines sein, auf das ich mich am meisten freue. Ja, vor allen Dingen hättest du das Match mit 3-4 Minuten mehr locker auf die Mania-Karte packen können und es hätte die Hütte abgerissen. Ne? Also eigentlich auch das verschenkt, muss man sagen. Eigentlich, ja. Für Saturday Night's Main Event. Weil wirklich, also auch Roxanne ist ja eh auf einem... Die ist ja einfach stark, das sagen wir ja seit Jahren. Auch hat nicht immer das beste Booking, aber sie macht das. Sie lässt das alles immer so gut aussehen, finde ich, Roxanne. Und auch Liv, dass Liv da quasi auch in die Zone gehen kann und über sich in Anführungszeichen hinauswächst. Ich will jetzt nichts Schlimmes oder Negatives da irgendwie unterstellen. Aber wir haben ja gesagt, dass sie so ihre Sloppy-Momente immer hat im Ring. Da bleibe ich auch bei. Aber sie ist hier nicht abgefallen, im Gegenteil. Sie hat hier ihre Rolle richtig gut gespielt. Was Chris auch sagte, 13 Minuten. Sie haben es trotzdem sogar erzählt, eine quasi Match-Geschichte zu erzählen, wo das Match sich trotzdem noch aufgebaut hat. Das musst du erst mal schaffen, in 13 Minuten diese Sachen zu machen, mit so viel auch Interference von außen und Eingriffen und was. Das war auch ein cleanes Finish Übrigens, Liv Morgan, wir sagen ja immer, so eine Pause kann jemandem gut tun. Das hat sich jetzt in der letzten Zeit bei manchen nicht so bewahrheitet. Also keine Ahnung, so Gunther, Seth Rollins, bei uns zumindest, bei uns beiden. Aber Liv, seit ihrer Rückkehr, Alter, das ist ein Niveau. Das mit Cena, was sie gemacht hat, fand ich großartig. Das mit Dominik fand ich großartig. Jetzt mit dem Judgment Day, dieses Match, sie performt gerade in ihrem, sie ist gerade für mich angekommen. Sie weiß, was sie zu tun hat, sie kennt ihre Stärken und sie macht es großartig. In der Tat bin ich vollkommen bei dir, wobei man da sagt, also ich unterschreibe das komplett, wobei man sagen muss, ihre Schwäche war schon immer nicht das, was außerhalb des Rings war, da war sie immer schon gut, Aber sie hat da jetzt nochmal, finde ich, auch hier Stichwort Klickfaktor, nochmal so den Klick draufgelegt, was die außerhalb des Rings Präsenz angeht. Das ist nochmal eine Stufe höher. Und auch das mit dem Judgment Day und Roxanne, das ist auch ein Match mit den beiden Mädels, dass die sich da auf neue Bereiche bringen. Roxanne war auch ein bisschen lost, muss man sagen. Und durch unsere Zauberblondine Liv Morgan ist sie jetzt auch wieder nochmal bookingmäßig heißer geworden. Das manchmal passt es einfach und manchmal passt es eben nicht. Stichwort, manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Das zweite Match, Singles-Match, AJ Styles gegen Nakamura, ist noch mehr oder weniger kurzfristig auf die Card raufgeklatscht worden. Und ich sag mal, das, was ich erstmal absolut positiv über das Match zu berichten wüsste, für alle, die es nicht gesehen haben: es macht bookingmäßig total Sinn, dass Styles dieses Match gewinnt. Er braucht einen Sieg, um beim Rumble-Match gegen Gunther jetzt noch irgendwie die Illusion haben zu können, dass das irgendwie jetzt eine enge Kiste wird. Noch putziger wäre es gewesen, wenn er gegen Punk dann auch noch den Gürtel gewonnen hätte. Aber das wäre dann wohl zu viel des Guten gewesen. Zumal dann Gunther ja auch schon wieder das Titelgold gehabt hätte. Wobei, who cares? Also bei Gunther, komischerweise, bei Gunther ist mittlerweile für mich irgendwie alles egal. Ob er jetzt einen Gürtel hat oder nicht. Gunther ist, also weiß ich nicht, da ist Cody derzeit deutlich heißer. Und Jacob ja sowieso. Also Styles brauchte diesen Sieg, um irgendwie nochmal die Illusion von Wichtigkeit beim Rumble zu erzeugen. Und er hat sich diesen Sieg geholt gegen Shinsuke Nakamura. Wenn man sich das WWE-Booking anguckt, ist Shinsuke Nakamura hier der absolute Aufbaugegner. Wenn er überhaupt mal in den Ring kommt, meistens surft er sowieso, hat andere Sachen zu tun und chillt. Und das sei ihm auch von Herzen gegönnt. Er war lange genug in der japanischen Knochenmühle. Kann ja nicht jeder so lange durchhalten wie Tanahashi. Herzliche, also Respekt, also der muss banked up sein, das gibt's ja gar nicht. So, auf jeden Fall Styles gegen Nakamura, wunderbar, zwei Mid-Kader, Styles geht over und hat seine Relevanz jetzt unterstrichen. In einem Match, das für WWE-Verhältnisse so ganz okay war. So kann man das sehen. Da steckt aber viel mehr drin in dieser Paarung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wenigsten werden es mitbekommen haben. Und ich muss gestehen, ich auch nur, weil ich zufällig damals 2016 mein erstes Wrestle Kingdom gesehen habe, werde ich mich dran erinnern. Main Event war Okada gegen Tanahashi, fand ich ganz gut, aber nicht geil. Dave hat 5 Sterne gegeben, okay, war stark, aber hat mich nicht umgehauen. Dann Shibata gegen meinen Held Ishii. Fand ich mega, also krasser Brawl. Hat Meltzer 4,5 gegeben. Ging für mich klar, ich hätte sogar fast mehr gegeben. Also muss man mögen, war Brawl, wie er New Japan-mäßig eben ist. Und wo Ishii und Shibata draufsteht, da wissen dann New Japan-Fans sofort, was die Stunde geschlagen hat. So, und das dritte Match, an das ich mich noch sehr genau erinnere, war damals um die Intercontinental Championship. AJ Styles hat den Gürtel gehalten und er musste gegen Shinsuke Nakamura quasi Main Event, also in dem Match vor dem Main Event antreten. Und das Match fand ich bärenstark. Also es war so ein bisschen New Japan-mäßig, das heißt, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, das hatte ich damals noch zu lernen, aber ich wusste, dass ich gerade irgendwas richtig Cooles gesehen habe in diesem Match. Das war stiff, da war was, auch die japanische Crowd ist ja auch so ein Ding für sich, will ich mal sagen, aber man hat da irgendwas gefühlt. Am Ende hat Nakamura damals das Ding gewonnen, ich glaube, 25 Minuten oder so, und war dann neuer IC-Champion. Und am Ende gab es diese Anerkennung, respektvolle Geste mit dem Fistbump. Und dieses Match hier bei Saturday Night's Main Event war, wenn man besagtes Match, das ich gerade beschrieben habe, kennt, nichts anderes als eine Hommage an dieses Match. Nicht von ungefähr liegen nahe genau 10 Jahre dazwischen, zwischen 2016 Januar und 2026 Januar. Was für eine mathematische Rechenleistung von mir. Es war so ein bisschen Closing. So hier schließt sich der Kreis und das wollten Styles und Nakamura, glaube ich, einfach nochmal hier zelebrieren. Es gab den Fistbump auch hier. Sie haben das Match sehr New Japan-mäßig aufgezogen, was zur Folge hat, dass mindestens 50% in der Halle damit jetzt nicht so viel anfangen konnten. Die anderen 50% werden es hoffentlich halbwegs mitbekommen haben. Die Kommentatoren haben es, sag ich mal, ansatzweise versucht, hier irgendwie die Bezüge herzustellen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt wussten, was sie da erzählen teilweise. War auch jetzt nicht so geil, aber zumindest haben sie angedeutet, dass da was bei New Japan früher war. Ich glaube sogar Intercontinental Championship haben sie sogar genannt, wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen kann man hier, wenn man will, wirklich einiges mit der Zunge schnalzen finden. Was natürlich blöd war, es war eben so ein New Japan-Style-Match, was in Amerika immer so eine Sache ist. Und es war unterm WWE-Banner, was immer schon mal wieder ein paar Punkte abzieht. Das heißt, wir waren hier für mich nicht auf dem Niveau von New Japan bei Wrestle Kingdom 2016. Das nicht. Und deswegen hat es mich auch nicht total umgehauen. Aber es war ein gutes Match. Stellenweise richtig gut. Aber es war eben eine Hommage. Man hat New Japan-mäßig, Nakamura wollten sich das hier rausnehmen. Ich persönlich fand es auch richtig, richtig toll. Kann aber jeden verstehen, der da jetzt nicht so viel gefühlt hat, sei es, weil er eben nur WWE kennt, sei es, weil er eben dieses Match von 2016 kennt. Und ich finde, da kam es nicht ran. Trotzdem, das, was die beiden hier gemacht haben, diese Geste, die Idee, fand ich großartig. Und wer so ein bisschen Hidden Gem Style suchen will, der wird hier was finden und wird auch seine Zähne da reinstecken können, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, das war eine schöne Sache. Es war eine schöne Sache. Punkt. Ende. Chris. Ja, das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube, mir wurde hier erst bewusst, dass wir uns wahrscheinlich schon länger in der Abschiedstour von AJ Styles befinden. Sein Pech war, dass sie korrelierte mit der John Cena-Abschiedstour und da haben sie sich ja auch getroffen. Und das ist der Grund dieses Matches. Und ja, wir haben ja auch ein bisschen geschrieben und es war mir dann, ich fand es dann irgendwie witzig, einfach die Fans in der Halle ein bisschen zu beobachten, weil die beiden grundsätzlich so in ihrer Bubble waren. Und die Fans, die derzeitigen, haben wir oft angesprochen, sind in ihrer eigenen Bubble. Sie sind im Moment so ein bisschen ein Theaterpublikum, ja. Man sitzt da und dann gibt es einen super Move und man kommt ins Raunen, klatscht und dann ist man wieder ruhig und schaut zu. Vor allem bei diesem Match ist es mir zumindest aufgefallen. Und das war dann irgendwie so gleichzeitig interessant, aber auch so für die beiden so traurig. Aber sie haben sich da nicht lumpen lassen. Sie haben diese Chance gepackt, dass sie noch einmal aufeinandertreffen. Und da ist natürlich viel Vergangenheit reingeflossen, viel Nostalgie. Und wenn ich nicht wüsste, dass es vielleicht das Ende von AJ Styles ist und wenn man ein bisschen so auch die Gegebenheiten anerkennt, dann habe ich mich hier auch fallen lassen können, ja, weil da hat doch eben die Vergangenheit so eine Rolle gespielt, die Nostalgie. Und deswegen empfand ich das auch irgendwie als eine saubere Sache. Vor allem, die haben da echt nochmal alles reingelegt. Es war wunderschön stiff, da waren ein paar, also die seine Kinshasa, Nakamura. Das Interessante bei ihm, ich finde hier in diesem Match war er so emotional und so motiviert, glaube ich, wie seit seinem Royal Rumble-Sieg damals nicht mehr. Ja, es schillerte wieder was durch, ja, ne? Fand ich auch. Er war so, man merkt, dass er AJ respektiert, man merkt, dass er da, es ihm wichtig war, dass er ihm auch so ein Farewell gibt, ja, so ein Farewell, ohne dass man es benennt, ja. Weil einfach AJ und diese ganze Geschichte so im Kayfabe so bleiben soll. Und das war dann gut anzusehen. Es war so der alte Nakamura, was ihn auch so ausgemacht hat, warum die Fans ihn auch direkt akzeptiert haben. Dass bei WWE nicht mehr draus gemacht wurde, das ist so eine Diskussion, die können wir führen, die wird viele Aspekte haben, viele Gründe, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Wir sind jetzt hier und heute, wo man sagen muss, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura bei Saturday Night's Main Event klingt wie ein absolutes Wegwerfmatch, weil man einfach beide kennt. Man kennt, wie Saturday Night's Main Event Shows ablaufen. Und man weiß, dass Nakamura einfach auch schon nicht mehr so interessiert ist an irgendwas. Wenn sie ihm sagen, hey, du wirst US Champion, wird er sagen, oh ja, okay, ja, wie ihr wollt, was soll ich machen? Und fertig ist. Hier war es wahrscheinlich so, okay, Hunter, was dürfen wir? Und er hat gesagt, weißt du was, mach, was ihr wollt, habt Spaß. Und dann haben sie gesagt, New Japan Ideas. Ich denke, das hier wird für Meltzer definitiv Match of the Night sein und deswegen war ich auch so unsicher. Es ist eigentlich Match of the Night, finde ich. Es war ein wirklich astreines Match. Es hat irgendwie war auch was ausgelöst bei mir. Von daher würde ich es dem einfach auch geben Und der Fistbump am Ende, so hat man einfach schön das Ganze beendet. Also für das, was es ist einfach, in welcher Zeit wir uns befinden, hat das einfach gut gepasst. Aber ich habe auch gemerkt, ich glaube, ich habe dir das auch gesagt, ich hatte meine New Japan-Zeit und ich hatte meine Zeit, wo ich solche Matches unglaublich gefühlt habe. Das sind aber Matches eigentlich, die meistens wahrscheinlich 40 Minuten gingen, mindestens. Das hier ging jetzt 21. Und ich habe auch gemerkt, dass ich im Moment einfach auch durch bin mit den Matches. Und das ist irgendwie den Superstars gegenüber mega unfair. Deswegen ist da immer die Bewertung eine, die bei mir auch etwas mit Pint of Salt genommen werden muss. Von daher nehme ich das mal raus und sage, das hier war einfach eine schöne Hommage und das hier war ein schönes auch Abschiedsgeschenk von Nakamura, der noch einmal gesagt hat, weißt du was, ich hab noch mal Bock, so richtig. Und das hat man ihm angesehen. Und man hat auch bei AJ angesehen, dass das ein Mann ist, der unglaublich gut performt. Er ist einer der Besten, ziemlich sicher. Aber gleichzeitig, so wie es mir tut, weiß man auch, wenn es beim Rumble zu Ende gehen sollte, ist es halt so. Es ist enough. Er hat alles gemacht. Du kannst das Rad auch nicht neu erfinden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Von daher, Tip-Top-Match und 4 Sterne für mich und auch für mich so, für das, was es ist, einfach Match of the Night. Ja, verstehe ich und fühle ich genauso wie du. Nur für mich ist es nicht Match of the Night. Ganz einfach, weil ich die New Japan Matches, also es darf eigentlich keinen Unterschied machen, es macht für mich aber ein. Ich möchte diese japanischen Style-Matches vor japanischem Publikum haben. Das ändert meine komplette Wahrnehmung solcher Matches tatsächlich. Also ich habe auch, als du meintest, ja, ich bin mit diesem New Japan-Style durch, kann ich total verstehen, geht mir ja auch so mittlerweile. Das ist Arbeit. Also nicht nur für die Worker, sondern man muss sich drauf einlassen auf diese Art von Wrestling. Und dann ist es auch, kannst auch einen Zauber entfalten. Aber du musst dich immer wieder reinarbeiten in solche dicken Bretter, weil die Main-Event-Matches, die machen es dann auf keinen Fall unter 30 Minuten. Und die haben immer 10 Minuten diesen Aufbau, diese New Japan Matches. Und die kosten dann auch, da musst du investieren, um am Ende den Payoff zu kriegen. Und das möchte ich dann auch am liebsten in Reinkultur haben. Für mich ist es immer so ein bisschen WWE durchgespült, durch die WWE-Maschinerie und nicht in Reinkultur. Und das habe ich auch hier, meine ich, wahrgenommen, obwohl die beiden schon sehr... Sie haben es schon ausgereizt, finde ich. Ne? Also sie haben gesagt, komm, wir machen es jetzt einfach mal so weit wir können. Aber es war eben unter dem WWE-Banner und allein deswegen hat es mich nicht so mitgenommen, obwohl ich mit den Sternen mitgehe. Für mich war das Mädels-Tag-Team dann noch ein Tick eher Match of the Night, aber eben, weil es einfach zu Hause war, in Anführungszeichen. Ja, das ist ein cooler Vergleich. Die Mädels waren zu Hause und die beiden waren in einem Auswärtsspiel eigentlich. Genau. Eigentlich müsste man jetzt erst recht Match of the Night dann für die beiden geben. Aber da streite ich auch nicht, ne? Weil es wirklich close. Also da kannst du hüben wie drüben dem Match den Vorzug geben. Ja, und dann war Main Event Zeit. Pardon. Fatal 4, Number One Contender Match. Sammy gegen Priest, gegen Trick Williams, gegen Randy Orton. Ich finde, man hat booking-technisch alles richtig gemacht. Es gab teilweise im Netz, aber das ist überall so, wo Leute ihre Meinung äußern, gibt es nicht immer nur einheitliche, sondern auch abweichende Meinung. Viele fanden es gut, viele fanden es total doof, dass Sami Zayn gewonnen hat. Ich finde es total logisch. Wir waren zu Hause bei Sami in Quebec. Sami war hier, also wenn man sich das Match anguckt, es war ein wirklich starkes Match. Es war nicht perfekt, aber es war richtig, richtig gut. Also so ein bisschen in dieser Fatal 4 4-Sterne-Masche, will ich mal sagen. So ein Standard-Fatal 4 auf allerhöchstem Niveau. Und das gucke ich immer total gerne und man hat es auch hier sehr, sehr gut gemacht. Ich würde hier auch 4 Sterne geben, die waren, oder kann man vielleicht einen Tick drunter, das ist immer Geschmacksfrage, es war auf jeden Fall ein hohes Niveau. MVP, eindeutig Sammy, also eigentlich alles, was Key-Moment-Charakter hatte, lief über ihn. Priest war da, nicht viel mehr, er sollte auch nicht viel mehr in diesem Match bringen. Trick Williams war auch da, sollte so ein bisschen, glaube ich, auch mal schnuppernd dieses Big-Time-Feeling bekommen. Hat das auch, finde ich, gut gemacht. Da, wo er was machen konnte, war er aktiv. Er sollte nicht glänzen, hat nicht geglänzt, er sollte die Show stehlen, hat er auch nicht gemacht. Und Randy dreht sich irgendwo um sich selbst und alle wollten RKO sehen. Also, es war gut. Es war wirklich gut. Zumal wirklich Sammy hier, glaube ich, alles gemacht hat. Er hat die Moves ausgeteilt, er hat die krassen Moves genommen und er hat am Ende das Ding auch gewonnen. Für mich völlig folgerichtig. Feel-Good-Moment in seiner Hometown-Crowd. Jetzt geht's nach Saudi-Arabien gegen Drew, wo er auch bejubelt wird. Und ja, da können wir gleich nochmal dran ansetzen. Wir haben es ja eben schon drüber gesprochen. Ob er jetzt tatsächlich seine Story finishen wird und gegen Drew gewinnt, um dann nachher ein Rematch oder sogar dieses Fatal Four-Ding irgendwie zu machen, weiß ich nicht. Also, es gibt zwei Argumente, warum es in die eine oder die andere Richtung gehen kann. Das Argument, warum Sammy gewinnt, ist, wir sind in Saudi-Arabien und du hast eine Story. Sammy soll jetzt auch mal Champion werden, so nach dem Motto. Er ist eben in Saudi-Arabien. Das wird auch schon mal Pops geben. Was dagegen spricht, alles ist bookingmäßig auf das Triple Threat Match jetzt ausgerichtet, zwischen Cody, Jacob und Drew. Wenn man da jetzt noch Sammy mit dem Titel reinpackt, bekommt das Ganze vielleicht einen Zungenschlag, den WWE bookingmäßig gar nicht so will. Aber es ist denkbar und deswegen bin ich hier durchaus gespannt. Also ich tippe, Sammy wird nicht gewinnen. Es wäre zwar geil und ich hoffe es, aber ich glaube nicht, dass es gewinnen wird beim Rumble. Wenn doch, bin ich sehr gespannt, wie man es weiter erzählen wird. Aber das ist ja schon ein bisschen Zukunftsgegucke. Wir sind ja erstmal beim Match. Mal gucken, was von Chris kommt. Ja, also ich habe dir, glaube ich, auch geschrieben, mir hat das Match sehr viel Spaß gemacht. Es war unterhaltsam. Es ist dieses Multiman-Match, was WWE wirklich gut produziert. Das können sie. Da haben wir wirklich schon Popcorn. Tolle... Bitte? Popcorn. Popcorn, genau, ja. Da haben sie, das können sie, das funktioniert sehr gut und das macht auch immer sehr viel Spaß. Und du hast auch angesprochen, sie alle hatten auch so ihre Daseinsberechtigung, Sami Zayn mit dem Heimvorteil, Trick Williams, um zu schnuppern, Orton, um die Tickets zu verkaufen und Priest, damit man da das Feld komplettiert, so traurig es ist. Aber wir haben auch gesagt, warum seine Teilnahme da auch sehr logisch ist, nachdem er eine große Fehde gewonnen hat, damit man da eben auch ein bisschen ein Payoff bekommt. Von daher wirklich logisch sehr, sehr gut. Bin überrascht, dass tatsächlich auch viel Unmut darüber herrscht, dass Sammy gewonnen hat. Für mich auf absolut folgerichtig sehr, sehr gut. Du bringst dich in eine Situation, wo du dann ihn wieder als einen Helden hast für Saudi-Arabien, die ihn bejubeln. Und du kannst das wunderbar erzählen. Wir haben gesagt, Sammy als Jäger des Titels, wenige, die das besser können. Und deswegen hatte ich hier sehr viel Spaß. Ich bin hier tatsächlich auch... Es kratzt so, es ist irgendwie ganz knapp nicht 4, aber ich gebe 4, weil es bringt nichts, irgendwie zu sagen 3,9 oder so. Es bringt niemandem etwas. Deswegen bin ich hier bei 4 und bevor wir dann zum Rumble gehen, muss man schon sagen, so wir beide sind bei allen drei Matches bei 4 Sternen und einem großartigen Brawl. Also wenn das nicht die beste Saturday Night's Main Event Episode ist, seitdem sie wieder zurückgebracht wurde, weiß ich auch nicht. Also wenn sie das so weitermachen, wird es Suffering Chris schon gar nicht mehr geben und es wird bei einer Folge bleiben. Und das war ein super Abschluss. Drew hat nochmal sich gezeigt, da hat Sammy sich nochmal durchsetzen können und tipptopp gemacht. Also ich denke, das ist wirklich so eine saubere Show für sich. Bin sehr überrascht, dass man das so gut gebuckt hat tatsächlich, aber offenbar hat sich das Creative ein bisschen erholt über die Feiertage und das Fenster aufgemacht und das ist schon frischer Wind, das macht Spaß, das ist gut und hat mich zumindest sehr glücklich zurückgelassen. Das waren so auch, habe ich dir auch geschrieben, 2 Stunden, ich habe eh gesagt, so 2,5 Stunden sind im Moment in meiner Lebenssituation so die perfekte Zeit für eine Wrestling-Show. Maximal 3, finde ich, und da komme ich immer gut rüber. Und wenn das dann so eine Matchcard ist, wo solche Sternebewertungen stattfinden, kann man schon sehr zufrieden sein. Vor allen Dingen, Stephanie, kannst du dann gleich wegspulen. Also das ist dann auch von der Zeit noch ein bisschen zu reduzieren, wenn man es nicht live guckt. Die war ja auch da, ja. Das ist, also das war aber auch diesmal wieder fair auf YouTube. Es ist immer großartig, wenn dann bei YouTube eine Werbung kommt, quasi kannst ein paar Liegestütze oder Crunches machen, das ist auch ein bisschen sportgleich gemacht. Also es ist eigentlich so ideal, wie es auf YouTube, finde ich, gerade gemacht wird, was die Show angeht. Und ja, da kann man dann auch eben, so 2,5 Stunden bin ich genau wie du dabei, das ist eigentlich eine ideale Zeit. Und damit können wir schon rüber switchen. Wir hatten es eben ja schon angesprochen, der Royal Rumble steht ja auch an und wir wollen es jetzt auch nicht zu lange wie soll ich sagen, breit treten, aber einen Aspekt habe ich ja kurz noch angesprochen, auf den ich eingehen würde mit Chris, bevor wir zum Rumble rübergehen. Stell dir mal vor, Chris, wir haben jetzt den Royal Rumble, Samstag, 30. Teilnehmer, und dann kommt: Hey Kid, are you there? So ein Telefonklingeln. Und das in Saudi-Arabien mit dem Gimmick. Ich würde durchdrehen, wenn er den Rumble gewinnt. So klar, er gewinnt ihn natürlich nicht. Also die Frage ist, ob er überhaupt antreten wird im Rumble. Das könnte ich mir sogar fast schon vorstellen. Oh ja, oh ja, oh ja. Aber ich habe das Chris gesagt und ich sage es jetzt kurz nochmal. Vielleicht übertreibe ich, vielleicht bin ich zu sehr auf irgendwie einem Hype-Train und vielleicht will ich auch darauf, weil Chris und ich ja Kid Wilson so unglaublich großartig oder so unglaublich klasse vorher schon fanden, jetzt finde ich ihn großartig. Es gibt Momente, die können etwas zum Kippen bringen. Sie müssen es nicht, aber sie können. Und diese Momente sind manchmal nur klitzekleine Details. Nur ein kleines Detail, das den Ausschlag geben kann, ob jemand bei einem Menschen klickt oder nicht. Und so klasse wir Kid Wilson ja immer schon fanden, und das haben wir auch Gott sei Dank, ich bin so froh, dass wir das hier in dem Podcast immer wieder mal erwähnt haben, dass wir in dem Jungen was sehen. Für mich ist seit seinem Auftritt in London, wo er nach dem Match zwischen, oh Gott, ich muss ja merken, ich hätte jetzt fast Zack Ryder gesagt, Matt Cardona gegen Trick Williams. Hat die Kamera auf Trick Williams gezeigt, dann kam: Hey Kid, are you there? Dann kam Kid Wilson in den Ring mit seinem Theme. Die englische Crowd hat einen ziemlich großen Pop schon rausgeknallt, als das Theme losging und Kid Wilson kam. Hat auch lautstark mitgesungen. By the way, das Theme läuft bei mir seitdem stundenlang in Dauerschleife. Gott sei Dank kann man es auf YouTube 30 Minuten am Stück durchhören und danach musst du wieder zurückmachen. Und also ich höre es nonstop. Also ich, weil es ja letztens auch Thema war, kennt ihr das Theme und so, lass mich in Ruhe. Ich habe es noch bewusst angehört. Es ist irresistible, finde ich. Es ist so großartig. Auch wenn es bestimmt cheesy und KI ist, also I don't care. Es lässt mich nicht mehr los. Auf jeden Fall kam er in den Ring, guckt sich Trick Williams an, sagt nur Toxic, geht weiter. Geht an Matt Cardona vorbei und dreht um und verprügelt ihn oder schmeißt ihn gegen die Ringtreppe, sagt dreimal laut Toxic, dreht sich wieder um. Das Theme läuft weiter und er geht an den Ring. Dieser Bruchteil einer Sekunde, wo das Theme wieder einsetzt und er weitergeht, sein Gesichtsausdruck, wie er guckt, wie er das umsetzt und vor allen Dingen, wie die Crowd reagiert hat, der Pop, der kam, als das Theme wieder losging, war noch mal größer als der Pop, als Kid Wilsons Entrance war. In dem Moment war ich verloren. Also ich konnte nicht mehr. Es war, da kam alles zusammen. Aura, Inszenierung des Moments. Also wer diese Idee hatte backstage, großartig. Wie er es gesellt hat, großartig. Also Chris, wir beide, ich wiederhole mich, wir fanden ihn ja immer schon wirklich, wir haben was gesehen in ihm, um es mal so zu sagen. Aber seitdem hat bei mir irgendwas Klick gemacht. Und ich habe immer überlegt, mit Solo haben wir so ein bisschen connected. Yeah, yeah. Solo finden wir ja klasse. Aber Punk, Alter, schon lange nicht mehr. Und das habe ich Chris auch geschrieben. Es gibt so einen Moment, den ich mir immer und immer wieder angeguckt habe auf YouTube. Kennt ihr vielleicht auch, so bestimmte Sachen guckt man sich immer wieder mal an. Es war das Comeback von Punk 2021 bei All Elite Wrestling. Wie er da zurückkam. Irre Pop, irre Gänsehaut, alles. Hat für mich mittlerweile viel Magie verloren tatsächlich, wenn man weiß, wie CM Punk, wir alle wissen, dass CM für Corporate Man steht, mittlerweile bei WWE sich aufführt. Aber dieses Segment von Kid Wilson bei London, ich übertreibe bestimmt, es ist für mich auf diesem Level. Ich habe es, glaube ich, 20, 30 Mal mittlerweile geguckt und ich werde es noch öfter gucken, weil durch diesen Pop finde ich da kommt alles zusammen, was da. Er arbeitet, by the way, als Heel. Das ist ja noch das Geile. Ich liebe es, wenn Leute als Heel arbeiten und trotzdem Knuddelface-mäßig overkommen. Das war bei New Day so ein bisschen so und ist jetzt hier auch so. Also Chris, ich glaube nicht, dass er nach oben gepusht wird. Das befürchte ich einfach, wird nicht passieren. Mhm. Und trotzdem, vielleicht sogar gerade deshalb, habe ich so ein Mitfühlmoment. Und wenn man sich die Reaktion aus dem Netz anguckt, klar, es sind jetzt auch nur ein paar Netzreaktionen, die müssen nichts bedeuten. Aber bei mir hat er was Klick gemacht. Also egal was passiert, ich will jede Show sehen, weil ich ihn sehen will. Bin ich jetzt schon Psycho-Fanboy deswegen, Chris? Ich weiß es nicht. Aber würde ich nicht sagen, da müssten wir schon vorher ein bisschen Merch kaufen, da müsste man Poster von ihm aufhängen. Okay, das mache ich jetzt auch. Ich kaufe mir ein Kit Wilson-T-Shirt, damit gehe ich jetzt immer pumpen. Ich muss sagen, es ist viel schießt mir in den Kopf. Ich denke, bei diesem Segment, ich habe mir das dann auch genauer angeschaut, weil ich musste so lachen, das war so cool. Das Zusammenspiel zwischen dem Typen, der die Musik einläutet, und ihm, ja, das hat ja natürlich unglaublich gepasst. Also wenn man Hundertstel Sekunde. Es war, genau, das war wirklich perfekt. Es ist, man sagt ja immer, wenn dieses Segment 1 Million Mal läuft, nur einmal wird es so laufen, wie es da in London gelaufen ist. Und das war der Moment. Natürlich sind wir bei WWE und ich denke, darüber haben wir schon oft gesprochen. Was will WWE? Sie wollen einen großen, bärenstarken Typen haben, den man auf Poster klatschen kann und der die Company repräsentiert. Das ist halt ein Problem. Ja? Deswegen ist auch Kollege Ciampa nicht mehr da. Und Kit Wilson ist leider auch nicht in dieser Kategorie. Und das ist so schade, weil er alles andere mitnimmt. Und ich habe ja mal gesagt, für mich schreit im Moment Raw, beziehungsweise SmackDown, WWE, es schreit nach jemandem, der diese Show captured und für sich beansprucht, weil niemand im Moment diesen ominösen Brass Ring grabbt. Und bei mir gab es schon lange niemanden. Lange Zeit war es Daniel Bryan, dann war es CM Punk und dann war es dann halt irgendwie nur vereinzelt jemand. Und er hat für mich das jetzt geschafft. Vor allem, er hat das Momentum genutzt, wo er sagt, okay, mein Tag-Team-Partner ist weg, ich nutze meine Stärken. Und wahrscheinlich hat dann ein Satz geklickt, wo er gesagt hat, hey Hunter oder wer auch immer, ich hätte die Idee. Und er hat gesagt, ja, lass mich in Ruhe, kleiner Mann, wir haben sicher 10 Minuten Zeit für dich in der Show. Und die hat er genutzt wie nichts anderes. Und dann ist es auch Gold, weil die Augen nicht darauf gerichtet sind von den wichtigen Parteien in der WWE. Es ist am Anfang ein Wegwerfsegment. Und wenn sich jemand darin verliert und wirklich Leidenschaft reinsetzt und auch gut ist, das ist ja ein Talent, das ist jetzt nicht einfach, das kann ja nicht jeder. Das ist dieses Charisma, wo wir nicht den Finger drauflegen können, wie bekommt man das? Es ist einfach angeboren. Und dann kommt eben dieses Segment, wo alles perfekt läuft. Wie gesagt, dieses eine Hundertstel. Die Befürchtung ist, er ist zu gut, er wird auch den Rumble-Spot bekommen und es wird in den nächsten Monaten ziemlich sicher ausgeschlachtet werden, weil er schon einen großen Pop bekommen hat. Das war schon sehr großer Pop, das ist nicht einfach irgendwas, sondern die Fans haben ihn entdeckt und es wird nicht lange dauern, bis WWE ihn entdeckt. Gleichwohl werde ich das auf jeden Fall genießen, weil im Moment, wie ich schon gesagt habe, diese WWE schreit nach jemandem, der einfach Farbe reinbringt. Und für mich ist es eh schon, wo wir über Styles und Nakamura gesprochen haben, ich brauche einen Gimmick-Ära. Und er trifft alle Punkte. Und wir haben ja eh schon gesagt, das Tag Team ist oldschool. Er selbst ist oldschool. Diese Musik ist oldschool. Das, was er macht, ist oldschool. Der Grund, warum er es macht, ist vielleicht ein bisschen so neumodern. Das Wort toxic, ich glaube, das ist eher so ein neues Wort, das in die Gesellschaft reingedrungen ist. Sei es drum. Ich finde, es ist aus so wenig so viel gemacht und wenn WWE gescheit ist, nutzt man das und macht daraus wirklich ein großes Ding. Ich bin gespannt, wann sie ihn entdecken, weil ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass sie ihn entdecken werden. Aber bis das soweit ist, werde ich es genießen und ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er im Rumble-Match stehen muss. Das wäre ja eine sehr verschenkte Situation, ein sehr verschenkter Spot und Kit Wilson, Chapeau. Also das ist wirklich großartig und so ein Talent, ja, wird meistens bei WWE leider runtergedrückt oder man entdeckt dich und es wird dann halt irgendwie so ein Joe Hendry draus, denn den habe ich damals auch unfassbar gut empfunden. Also bei NXT damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, okay, passt, den musst du direkt zum Mond schießen und dann hat man ihn entdeckt und jetzt ist es alles einfach nur noch nervig, wenn er auftaucht. Aber soweit sind wir nicht. Ich bin einfach auf diesem Hype-Train auch angekommen. Dieses Segment ist so gut und er ist so gut und ich hoffe, wir sehen noch viel davon. Ja, also man kann natürlich jetzt 1000 Parallelen ziehen. Shawn Michaels liest man im Netz, Brian Kendrick liest man im Netz, man liest so viel. Fandango liest man natürlich auch als mahnendes Beispiel. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch tatsächlich, Fandango hatte ich kurz erwähnt. Logo. Und natürlich, das hast du auch sehr richtig gesagt, WWE kann es tot pushen. Ne? Also wenn du dann irgendwie pro Interview 50 Mal toxic sagen musst, dann hängt es dir irgendwann auch zum Hals raus. Der Vergleich, den ich tatsächlich hatte, und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass WWE, ich weiß nicht, ob sie das so vorhatten mit ihm. Glaube ich ehrlich gesagt. Nee, glaube ich auch nicht. Weil WWE neigt ja dazu, dieses PC und Moderne gnadenlos, also das hat nichts mit unserer Redneck-Lifestyle-Sache zu tun. Und wir WWE-Fans sind grundsätzlich erstmal Redneck und White Trash und so weiter und so fort. So denkt man, also hat Vince gedacht und so denkt man, glaube ich, immer noch. Daniel Bryan hat damals als Ökomensch den Leuten eigentlich nur was über den Klimawandel und so weiter erzählt und wurde ausgebuht dafür, weil er eben gepreacht hat und den Leuten das, also Daniel Bryan hat eigentlich nichts anderes gemacht, als seinen privaten Lebensstil in den Ring getragen und deutlich überzeichnet. Also er wollte auch als Heel da, das war mit Vince alles abgesprochen und so, das war alles klar, das wollte Bryan und er wollte quasi den Amerikanern da was vorleben, dass sie so ein Hassobjekt haben für den verweichlichten Städter, der ökomäßig rüberkommt, PC-mäßig und denen sagt, ihr verschmutzt die Umwelt. Obwohl es eigentlich in der Sache alles vollkommen richtig ist, was er gesagt hat, wusste Bryan, dass man damit gnadenlos ausgebuht wird. Und das muss man auch mal hinbekommen, dass Bryan Danielson nach dem Yes-Movement überhaupt ausgebuht wird, dass er das quasi so macht, indem er seinen echten Lebensstil derart überzeichnet und zum Heel wird, Respekt. Also ich habe das Gimmick auch, ich fand es großartig. Das war genial. Damals, ne? Das war so super. Und ich hab's nicht gepeilt, warum er ausgebuht wurde zuerst, bis ich merkte, ja, die Amis ticken eben im stark konservativen Lager so. So, und Kit Wilson wird ja auch dargestellt, also sorry, also wenn man jetzt mal irgendwie diese intoleranten Vokabeln, die ich also weit von mir weise, er wird ja so ein bisschen auch tuntig dargestellt. So hier toxic und die, ich bin jetzt das metrosexuelle, quasi der männliche Feminist so ungefähr, yeah. Und dieses ganze Toxische muss ich erstmal und so. Es ist dafür da, dass man ausgebuht wird von unserem White Trash Redneck Conservative Kram. Ja, aber klar, dass er in England bejubelt wird, Selbstgänger, müssen wir nicht diskutieren. Aber auch bei SmackDown in Quebec, als er da das Backstage-Segment mit Zack Ryder, Matt Cardona hatte, gab es verhaltenen Pop von der Crowd, obwohl er eben dieses Gimmick, ja, er hatte auch, als er nachher sagte, ja, man, aren't they, was weiß ich oder so, hat er dann nach dem Segment noch gesagt, das Ding geht derzeit ein Stück weit, man muss eben gucken, auf welchem Niveau das überhaupt noch weit, es geht derzeit over, was mich wundert, also ich war mir sicher, dass er in Nordamerika mit dem Ding gnadenlos ausgebuht werden wird oder dass er gar keine Reaktion zieht und im Moment scheint es eher tatsächlich noch leicht positiv zu sein und wenn dieser Theme-Song overgeht, dann kannst du es auch nicht mehr aufhalten. Ja, natürlich kannst du immer aufhalten. Fandango war auch nichts. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass man Fandango bewusst so auch inszenieren wollte. Also ich habe das, Fandango hat man mir irgendwie aufgedrückt, so fühlte sich das an, mit seinen tollen, ich fand auch sein Theme nie toll, ehrlich gesagt. Mal gucken. Also Chris und ich sind auf jeden Fall happy für ihn. Und es ist für mich ein Grund, die Show zu gucken, weil ich auch weiß, er wird nicht gepusht werden. Und ich wäre auch, glaube ich, traurig, wenn es dann ganz nach oben geht, weil dann ist es irgendwie, ja, jetzt finden es ja alle toll, ist auch irgendwie blöd. Aber solange er da im Under- bis Midcard-Bereich rumlungert, ist er der Grund, die Show zu gucken. Und wenn er als Nummer 30 beim Rumble reinkommen sollte, wird einer aber ein Mark-Out kriegen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, also alle, die uns Kit Wilson letzte Woche aufs Auge gedrückt haben, wir hoffen, wir konnten euch zufriedenstellen, weil den Jungen wollten wir hier mal hochleben lassen. Wir haben es schon mal gemacht, aber es war mir wichtig, das hier nochmal zu tun, als Überleitung zum Royal Rumble. Und da sind wir jetzt auch. Wir können, glaube ich, die beiden Singles-Matches relativ kurz halten, denn wir haben über sie schon gesprochen. Erstmal AJ Styles gegen Gunther. Styles hat ja gegen Nakamura gewonnen, wird jetzt gegen Gunther antreten. Chris und ich haben beide eigentlich nicht gedacht, dass Styles zum Rumble aufhören wird. Eigentlich eher so Mania. Aber es sieht jetzt so aus, als ob es das gewesen ist. Dass man schnell noch das Nakamura-Match jetzt gemacht hat für Styles. Gegen Cena ist er schon angetreten. Das war quasi auch schon so ein bisschen Styles-Abschiedstour getarnt und versteckt hinter der Cena-Abschiedstour. Also eigentlich muss Styles jetzt verlieren. Ja, also es ist angerichtet. Ja? It's time. Es muss jetzt sein. Viel früher, als wir dachten. Aber es fühlt sich dann irgendwie auch nicht so blöd an. Wie Chris sagte, irgendwann ist die letzte Messe gesungen. Und vielleicht ist es jetzt so. Ich muss gestehen, ich fühle bei diesem Match nichts. Nach wie vor gar nichts. Bis auf Respekt für Styles und Anerkennung für seine Karriere. Gunther wird das Ding gewinnen. Für mich hängt Gunther vollkommen nach wie vor in der Luft. Er lebt jetzt von diesem Legend-Killer-Gimmick des ewigen Frühaus-Teppers, will ich mal sagen. Und Chris, ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Ja, also das Traurige ist für mich persönlich diese Tatsache, dass ich zu sehr drin bin in News lesen und quasi einfach auch schon alles gesehen. Und deswegen kann ich da auch nicht viel fühlen, weil mit AJ grundsätzlich jemand gehen würde, da, der auch so mit meiner Kindheit bestimmt hat. Ja, also das war für mich jemand, den ich unglaublich lange sehr gern hatte. Ich war sehr happy, dass er dann auch zur WWE gekommen ist damals beim Rumble. Und er hat ja wirklich alles Mögliche da durchgemacht. Das ist ja jetzt seine längste Regentschaft, sogar bei WWE von allen Companies. Und trotzdem ist halt schon bei mir die letzten, ja, gefühlt 5 Jahre die Luft raus bei ihm. Und das liegt nicht am In-Ring-Stil, es liegt einfach, glaube ich, daran, dass ich schon gesagt habe, diese zu oft gesehen. Und von daher so ein Career-Threatening-Match löst bei mir nicht mehr so viel aus. Ich glaube, das Letzte, das bei mir was ausgelöst hat, war tatsächlich Shawn Michaels gegen Ric Flair bei WrestleMania 24. Da war ich aber noch ein junger Bub. Bin ich halt jetzt auch nicht mehr. Ich denke, das spielt halt auch eine Rolle. Wird bei anderen sicherlich was auslösen, ja. Aber das war auch ein Brett. Shawn Michaels gegen Ric Flair. Also das war legendär, auch was das Standing der beiden angeht. Ja, beide undisputed, ne? Also großartig. Und hier Styles weiß mal, okay, der ist jetzt auch fertig. Es fühlt sich auch so an. Bei Flair fühlt sich irgendwie nie an, als ob er fertig wäre. Also der wird ja am liebsten jetzt noch weitermachen, ne? Genau, also ich erinnere mich auch sehr gern zurück an 24, an dieses Match. Und egal, was danach passiert ist, mit Flair und auch mit Michaels, das steht für mich und das werde ich immer gut in Erinnerung behalten. Dann sind wir jetzt hier und sind andere Voraussetzungen klar, aber ich verstehe, was du meinst. Grundsätzlich bei Gunther, ich habe ja auch gesagt, ich werde auch nicht viel, ich merke schon, dass ich zu viel labere. Gunther ist in seinem Career-Killer-Gimmick. Und ich habe gesagt, weißt du was, man kann jetzt auch nicht viel machen. Das der Fehler von dem Jahr, der wird bestehen bleiben. Und ich habe gesagt, das ist jetzt einfach so die logischste Route. Es ist eine Route, die nicht viel überraschend ist. Und es ist eine Route, die, sie muss ziehen, glaube ich. Und deswegen gib ihm einfach so viele Namen auf dieser Career-Killer-Liste wie nur möglich. Und dann denke ich mir, irgendwann wird es dann vielleicht Klick machen. Bei mir und beim Publikum oder bei wem auch immer. Vielleicht klickt es dann und irgendwas Größeres wird daraus geschaffen. Der Vergleich ist vielleicht furchtbar, aber irgendwie die Streak des Takers hat auch irgendwann angefangen, von selbst zu leben. Vielleicht kann man da irgendwas aufbauen, ja. Deswegen finde ich es nicht so schlecht. Aber ich weiß, was du meinst. Gunther ist jetzt nicht mehr was er war als IC-Champion damals oder auch in seiner ersten Regentschaft als World-Champion. Das war ein anderer Gunther, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, sind wir uns eh einig, ich bin noch ein Wohlwollender hier Richtung Gunther. Deswegen schwierig. Es auch, ich weiß genau, es ist wirklich viel da, wo man Emotionen mitnehmen sollte, weil mit Gunther jemand da ist, der grundsätzlich ein Gimmick hat, AJ, der seine Karriere wahrscheinlich beendet. Und trotzdem fühle ich bei dir mit, dass man da im Moment so dieses Match einfach da hat. Und man wird sich's anschauen und wahrscheinlich wird Gunther gewinnen und AJ ist weg. Und eigentlich werde ich die Worte auch von Cena nicht los, der gesagt hat, ja, er schätzt irgendwie so die Trauer, die herrscht beim Publikum, aber er hat auch gesagt, so Mann, beim Rumble wird niemand mehr nach mir fragen und irgendwie hat er recht und Styles, so blöd es ist, nächste Woche bei Raw fragt auch niemand mehr nach ihm und das ist halt so das Business und deswegen glaube ich, wenn man älter wird und viel gesehen hat, sind Career-Threatening-Matches halt eben nicht mehr dieses Spezielle und das ist ein Thema, das ich für mich selbst bearbeiten muss. Und das Match schaue ich mir an und das Einzige, was ich noch sagen muss, ich bin auch überrascht, dass es so früh kommt, weil Mania eigentlich die perfekte Bühne ist, aber wer weiß, WWE ist ja da auch irgendwie so skrupellos, wahrscheinlich denkt sich, naja, wenn du Schluss machen willst, wir haben jetzt irgendwie Platz, dich nicht untergehen zu lassen bei Mania. hier hast du dann doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dich zu entfalten, Ciao zu sagen und vielen, vielen Dank. Deswegen verstehe ich das auch. Von daher lasse ich mich überraschen. Es kann sein, dass AJ sogar gewinnt und man zieht das Ganze bis Mania oder man zieht sogar bis zum Dezember, kannst ja machen. Dann habe ich noch mehr Angst um Gunther, weil wie erklärst du diese Niederlage? Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Ich sehe, ich sollte meinen Mund schließen. Ich erwarte auf jeden Fall mal ein gutes Match und bin gespannt, wie man das dann zu Ende bringt. Nee, ich finde, du hast da interessante Sachen noch angesprochen. Also auch noch ein Career-Threatening-Match, das ich noch ganz gut fand, war Taker gegen Shawn, aber auch, weil das eben Giganten waren. Ne? Ja, also das muss man einfach sagen. Das war auch noch, das waren so die Fossilien aus einer Ära noch. Also ich habe da auch mehr gefühlt als gegen Hunter, by the way, also im Steel Cage nachher. Aber das war ja auch kein Career-Threatening-Match. Also insofern lassen wir das mal weg. Ja, was Gunther angeht, du hast gesagt, er ist nicht mehr der Gunther der IC-Regentschaft, seh ich genauso. Aber du hast einen wichtigen Aspekt angesprochen, dieses Retirement-Gimmick. Ob es bewusst was macht, weiß ich nicht, aber es macht definitiv im Unterbewusstsein was. Wenn er solche Leute in Rente schickt, dann wird das irgendwann ein Backlash haben, der ihn größer sich anfühlen lässt, als wenn es das nicht gegeben hätte. Da bin ich ganz, ganz sicher, dass da was dran ist an dem, was du gesagt hast. Und deswegen ist das derzeit Gunthers einziger Trumpf. Weil ja. Momentum ist nicht derzeit. Du musst ihn jetzt quasi dadurch prügeln und dann hoffen, dass irgendwann, oh, Gunther hat sie alle gekillt. Gott ist der ist ja unglaublich, der Typ. Aber letzten Endes ist er auch der gegen Jay getippt hat. Und deswegen, wenn man Styles irgendeinen Tipp noch mitgeben will fürs letzte Match, nimm ihn Sleeper. Ja, Gunther tappt schneller, als manche Armen sagen können. Und allein, dass ich das bei der Preview hier bringe, das vergessen Chris und ich niemals. Also ich vergesse es niemals. Chris ist ja ein bisschen wohlwollender, aber ich bin da ein bisschen strenger. Also das ist ja 1-2-3-Tap-Kit, könnte man sagen, ist Gunther. Tap bei 3. Ja, super. Mann, war das peinlich. So, nächstes Match, Drew McIntyre gegen Sami Zayn. Spannende Kiste für mich. Eigentlich Sami Zayn der klassische Übergangsgegner. Hier ist es ein bisschen mehr, weil eben diese Finish-the-Story-Geschichte so ein bisschen bei Sami Zayn jetzt hier auch zelebriert wird. Die Kommentatoren werden es auch nicht müde, uns zu erklären, dass dem so ist. Und wir sind in Saudi-Arabien. Ich habe es eben schon angesprochen. Da kann man durchaus, also ich bin tausendmal investierter in dieses Match als bei Styles gegen Gunther, muss ich ganz deutlich sagen. Und das hat auch damit zu tun, dass man nicht so genau weiß, wie es ausgeht, weil man nicht genau weiß, wie man weiterbuckt. Derzeit, ich sagte es, deutet alles auf ein Triple Threat Match bei Mania hin, Drew gegen Jacob gegen Cody. Ob man jetzt hier vielleicht Sami Zayn noch dazu packt, und ob man das Fatal Four dann vielleicht bei der Chamber macht, um dann zu Mania, zum Triple Threat zu gehen, oh, das ist auch schon so ein gewissen Verwässerungseffekt. Also ihr seht, da kann man jetzt in die Fantasy-Booking-Falle tappen und sich tausend Gedanken machen. Aber wenn man so etwas kann, dann heißt das, dass es doch die ein oder andere potenzielle Möglichkeit für den Matchausgang hier gibt. Und damit bin ich durchaus interessiert. Es wird sich frisch anfühlen, zumindest zu Beginn. Ich muss gucken, wie sich es dann entwickelt in dem Match, weil es ist ja eben Drew da drin, der ja gut ist, aber eben doch auch sehr groß und schwer und auch entsprechend dann auch konservativ, sag ich mal, worked, so ordenmäßig. Das ist immer nicht das Schnellste, was wir da im Ring sehen. Wenn es aber in die Stiffness-Kiste geht, das haben wir auch gesehen, Drew gegen Sheamus, dann kann es auch mal richtig, richtig knallen und richtig gut werden. Ja, genial. Ich freue mich drauf. Also das wird, glaube ich, gut. Und es hat diesen Nicht-Klarheitsausgang, ob Sammy oder Drew wird. Wenn man WWE-konservatives Booking an den Tag legt, wird Drew hier gewinnen. Ob Fuck-Finish oder Clean, muss man mal sehen. Aber so ein bisschen Resthoffnung für Sami Zayns Finish the Story mag es geben. Ich meine, wir sind in Saudi-Arabien. Also wann, wenn nicht dort. Absolut, ja. Ich muss sagen, es ist lang her, dass ich ein Interesse gehegt habe für ein WWE Championship Match tatsächlich. Also klar, Cena gegen Cody hatte bei mir Interesse, aber da war auch schon viel Ärgernis vorhanden, vor allem bei WrestleMania, als Rocky gemeint hat, mich hat es nicht gebraucht, und dann beim SummerSlam der urplötzliche Turn von Cena, deswegen würde ich die vielleicht in Klammer setzen. Und ich hätte auch nicht gesagt, dass ich WWE Championship Interesse Drew McIntyre in einem Satz verwenden werde, aber es ist halt ein Mann, der wirklich nicht nur das Maximum rausholt, der wächst über sich hinaus. Er macht es wirklich gut und deswegen fühle ich da auch was. Es ist eigentlich gemalt, Sami Zayn und Saudi-Arabien, dass man da den Championship-Gewinn macht, und ich hätte auch nichts dagegen. Wie gesagt, du hast mich daran erinnert, ich war schon mal bereit für Sami Zayn. Dabei bleibe ich auch, hätte er damals gewinnen sollen. Und jetzt bin ich auch bereit. Gib ihm den Titel, er hat es ja mehrmals schon verdient und das passt auch. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, Sami Zayn in der Jägerrolle ist natürlich etwas, was nochmal geiler ist. Und wenn man das gut inszeniert und sagt, okay, er verliert das hier mit ganz, ganz üblen Umständen, so richtig bitter, wie auch immer, da darf das Creative Team sich zusammenraufen. Aber wenn du das ziehen kannst und er verliert dann bei der Chamber, so ein bisschen wie Shawn Michaels, der diese Opportunity gejagt hat, gegen den Undertaker anzutreten, wie bitter er rausgefallen ist aus dem Rumble, dann, wo er den Taker gejagt hat bei der Chamber und, bis er ihn dann weich gekriegt hat. Ich glaube, dass du das mit ihm viel, das ist noch ein Szenario, das ich viel lieber haben wollen würde, dass er sagt, okay, er jagt sich, er kämpft sich dann noch zurück, arbeitet sich heran und endlich, dann ist es soweit, er hat dieses Titelmatch bei Mania. Ob das jetzt ein Singles-Match ist gegen Drew, das wäre in meinem Szenario wohl das Logischere, und du hältst Jacob und Cody als Einzelmatch, ist für mich etwas, wo ich jetzt gerade sehr interessiert wäre und einverstanden. Gleichwohl, wenn ich ganz nackt und nüchtern sofort sagen müsste, wer gewinnt, sage ich Drew, und Sammy macht was komplett anderes bei Mania und man hält ihn raus und wir alle haben einfach zu viel drin gesehen. Das ist eher das, was ich glaube, das passieren wird. Von daher, ich bin gespannt, bei WWE kann sich schnell was ändern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Pläne da sind. Die ursprünglichen sind wohl definitiv rausgeworfen worden. Würde mich aber nicht wundern, wenn da beim Rumble es ganz eindeutig ist, dass Cody dann einfach Richtung Logo zeigt und wir bekommen Cody Rhodes gegen Drew McIntyre, die X-te. Traue ich Triple H und TKO auf jeden Fall zu. Oh Gott, ich nicht. Also ich traue es ihnen zu, auf jeden Fall. Ich hoffe, es passiert nicht. Von daher habe ich Bock auf dieses Match. Ich habe Interesse, hätte ich nicht mehr gedacht. Und weil es, wie gesagt, schon richtig von dir, da ist Spannung drin. Ich bin gespannt, wie sie harmonieren auch, was für ein Match wir bekommen. Also tipptopp, und ich denke, das wird eine gute Stimmung werden, und danach werden wir auch wissen, was man so plant, und ich werde ehrlich sein mit dir, Sammy als Jägerrolle Richtung Mania, Einzelmatch gegen Drew kaufe ich, Triple Threat kaufe ich, das Fatal Four ist vielleicht ein Stückchen dann zu viel tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, deswegen, das sind so für mich meine Szenarien, die ich sehr gern sehen wollen würde. Und hätte mir jemand gesagt, dass ich irgendwie eine Woche später einverstanden bin, dass Drew als WWE-Champion zu Mania geht, hätte ich auch mir gedacht, oh je, bin ich auf den Kopf gefallen. Aber er macht's halt gut. Und viel wichtiger, Jacob, Cody und womöglich Sammy machen's halt einfach so gut, dass du sagst, weißt du was, okay, das harmoniert, das klappt, das kannst du machen. Und deswegen schaue ich mir das mit Interesse an. Du hast das, also Drew ist auch ein sehr schönes Wort eigentlich, wo du das gerade so schön ausgesprochen hast. Da kamen ganz viele Assoziationen. Big Lebowski kann er sagen, ich bin der Drew, oder Guardians of the Galaxy, ich bin Drew. Also gibt es halt viele Möglichkeiten, wie man den Namen Drew irgendwie noch verwenden kann. Also fällt mir gerade so ein, weil wir sagen immer Drew und das ist eigentlich ein wunderschönes Wort, aber ich bin gerade irgendwie vom Kurs abgekommen. Ja, müssen wir mal schauen. Was ich kurz ergänzen würde, Sami Zayn in der Rolle als Jäger hatten wir, glaube ich, letzte Woche beim Podcast auch das Thema, dass ihm das, oder auch schon vorher, diverse Male, dass ihm das gut steht. Das sehen Chris und ich ja schon länger so, unterschreibe ich auch total. Ich glaube, ich habe es letzte Woche auch gesagt, ich könnte mir aber sogar tatsächlich vorstellen, dass Sami sogar als Titelträger in der Rolle des Gejagten gefühlt bleibt, weil er immer noch der Underdog bleiben wird, bei dem, was da im Rennen ist. Also Drew, Cody und Jacob, da wäre für mich tatsächlich Sami sogar als Titelträger nur Underdog. Und das steht ihm einfach gut, das muss man sagen, steht ihm, so wie Danielson damals auch, ne? Daniel Bryan als Jäger, das war ja auch hart Warming. Schauen wir mal. Also wie gesagt, mit Styles gegen Gunther irgendwie so ein Career-Threatening-Match, wo eigentlich fast alle so gefühlt ahnen, wie es wohl ausgehen würde. Vielleicht macht Hunter dann auch die Booking-Rakete scharf, müssen wir gucken. Und bei Drew gegen Sammy ein Match, wo keiner so richtig weiß, was passieren wird, aber es wird wohl gut werden und es wird von der Spannung leben und ich glaube, es wird overgehen. Also natürlich, wir sind in Saudi-Arabien, es wird definitiv overgehen mit Sammy und dann bin ich mal gespannt, was man sich bookingmäßig ausdenkt. Also es lebe die Seifenoper und endlich, so muss doch Wrestling sein, dass man nicht genau weiß, was passieren kann und es cool werden kann. Und natürlich auch der WWE-Abfuck, der darf natürlich auch niemals ausgeschlossen werden, dass am Ende irgendwie Cody kommt und den Titel gewinnt. Schönen guten Abend. Schauen wir mal. Damit kommen wir zu den Mädels. Sie müssen auf jeden Fall, oder sie müssen wohl WrestleMania retten. Ob sie den Rumble retten müssen, wissen wir nicht. Denn bei den Jungs wird es ja genug Spannung geben. Was wir gesehen haben jetzt auch in den letzten Tagen, ist auch hochkarätig besetzt. Dazu gleich mehr. Bei den Mädels hatten wir in den letzten Jahren immer so ein paar Probleme, das muss man sagen. Also war nicht immer doll, ziemlich sloppyhaft waren die Royal Rumble Matches in den letzten Jahren bei den Damen. Da hatten wir etwas mehr uns erhofft. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Wenn man das Teilnehmerfeld sich anschaut, hat man da tatsächlich doch einiges an Qualität, was hoffen lässt. Derzeit, wir nehmen auf am Donnerstag, 16.22 Uhr, 17 von 30 Teilnehmerinnen bestätigt. Ich gehe mal durch. Io Sky, Rhea Ripley, Roxanne Perez, Liv Morgan. Das ist ja, also wie gesagt, unsere vier Mädels von dem Tag-Team-Match, also viel besser geht es gar nicht. Dann hat man Raquel Rodriguez auch noch reingepackt. Klar, da kannst du entsprechend Judgment Day-Vibes und Storytelling draus basteln. Bayley hat im Rumble schon mal überragend performt. Ich glaube, es war der 22er oder der 23er Rumble. Und Lyra Valkyria gehen rein und Asuka. Ich gucke gerade, warum denn nicht Kairi Sane ist derzeit noch nicht bestätigt, wenn ich das sehe. Schauen wir mal. Das ist alles am 19. klar gemacht worden. Dann bei Raw, ein paar Tage später bei SmackDown, hat man Chelsea Green gesagt, dass sie reingeht. Jordan Grace, relativ, die war aber schon mal im Rumble, das ist nicht neu, die war als TNA-Mädel schon mal drin. Lotte und Lexi, hohe Qualität. Nia Jax, da muss man hoffen, dass alles gut geht. Lash Legend wird schon für gewisse Momente sorgen. Und Julia, die dann wieder einen relativen Fresh-Faktor reinbringt, die ja auch derzeit wieder eine Frischzellenkur erlebt. Maxine Dupri und Becky Lynch haben miteinander ja ein bisschen was zu tun, gehen auch beide in den Rumble, wurde diese Woche bei Raw bekannt gegeben. Also, das ist jetzt kein schlechtes Teilnehmerfeld bis jetzt. Also man hat da wirklich bei den Damen, ich will nicht sagen, das Who is Who reingebuckt, aber wirklich Qualität und ja auch große Namen, die man reingepackt hat. Ich habe ja schon gesagt letzte Woche, ich könnte mir gut vorstellen, dass Liv Morgan das Ding gewinnt, aber auch nur basierend auf den Gerüchten, die ich gehört habe, dass man Liv dieses Jahr bis zum Mond pushen möchte. Es passt aber auch zu allem, was wir über sie in den letzten Wochen gesagt haben. Allerdings 13 Damen fehlen noch, da können noch die ein oder anderen Überraschungen kommen, aber Überraschung heißt ja nicht zwingend Kandidat auf den Sieg. Also ich hoffe einfach, dass der Rumble diesmal nicht so botchy sloppy wird, wie er in der Vergangenheit ab und zu mal war bei den Damen. Dass sie das besser können, müssen wir nicht drüber diskutieren. Rumble ist ein Rumble. Und selbst wenn es sloppy wird, ein gewisser Unterhaltungswert ist immer drin. Das Lustige am Rumble ist ja, welche Stories werden fortgeführt, welche werden da kreiert, wie geht es Richtung Mania weiter, gibt es irgendwas Innovatives? Allein das macht den Rumble immer zu einem Event, das man nicht verpassen sollte, wenn man Wrestling eben mag und vor allem WWE. Ich weiß nicht, Chris, ich freue mich einfach drauf. Was wollen wir dazu sagen? Ja, ich denke, ohne respektlos zu sein, muss man halt leider feststellen, dass die Rumble-Matches bei den Frauen in den letzten Jahren nicht so überragend waren. Es war wirklich viel Sloppiness dabei. Ich bilde mir ein, letztes Jahr war auch ein Spot dabei, der irgendwie ziemlich weird war, wo irgendwie 8 auf einmal ausgeschieden sind und sie sind einfach rausgeplumpst, haben sich fallen lassen. Was ich letztes Jahr cool fand, war diese ganzen Statistiken, die mitgelaufen sind. Ich hoffe, dass das wieder dabei ist. Das war ziemlich cool. Aber unabhängig davon, finde ich, dass man da eine wirklich coole Evolution oder Evolution mitgenommen hat, beziehungsweise auch erlebt hat. Also der erste Rumble war ja auch sehr dominiert von vielen Legenden, um quasi das Roster aufzufangen. Mittlerweile brauchst du da eigentlich niemanden. Und da sieht man, dass da wirklich das Feld, du hast schon angesprochen, sehr, sehr stark ist. Und da würde ich dann auch die Stärken aufnehmen. Also wenn ich es booken müsste, würde ich tatsächlich einfach die Stärken des Rumbles hernehmen und einfach die erste Hälfte damit benutzen, dass du da den Wohlfühlfaktor den Fans gibst. So ein paar Legenden, so ein paar nette Spots und du führst da ein paar Fäden einfach weiter. Du hast schon angesprochen, Maxime Dupri und Becky Lynch sind da auf jeden Fall in einer. Flair, Bliss, Jackson Legend und natürlich der Judgment Day mit Io Sky und Rhea Ripley. Und da würde ich dann es persönlich so machen, dass du dann die vier vielleicht auch als letzte vier übrig lässt und dann sagst, okay, die Kommentatoren, hey, schau, die haben beim Saturday Night's Main Event um den Titel mitgespielt, jetzt sind sie die Final Four und ich würde ihnen wirklich ähnlich wie damals Gunther und Cody Rhodes, gebe ihnen so 15 Minuten, um einfach ein Tag Team Match, ein Wrestling Match, ein Rumble Match zu veranstalten. Das würde ich mega füllen und dann gibt es dann so ein paar Momente, wo es ganz knapp wird, dann bleibt eine übrig, dann gibt es ein Handicap und am Ende setzt sich dann XY durch in, denke mal, es wird Liv Morgan, aber wer auch immer. Und ich würde mich da echt auf die Stärken besehen und die stärksten Wrestlerinnen da im Moment, würde ich da behaupten, sind Io Sky, Rhea Ripley und dann passt du sie halt mit dem Tag-Team, das das beste Gimmick hat. Also das wäre für mich so ein Szenario, das ich sehr gern hätte. Also ich erwarte hier natürlich auch Trish Stratus, dass sie da dabei sein wird, wird sie sich sicher nicht nehmen lassen und. Nikki Bella oder so, keine Ahnung. Von daher, trotz Probleme, die es beim vielleicht beim Rumble-Match der Frauen in letzter Zeit gegeben hat. Es ist ein Rumble-Match und das verzeiht viel, muss man auch sagen. Es ist ein wohlwollendes Match, es ist ein Match, das so unglaublich gut altert. Also Chapeau, wer es erfunden hat. Es wird einfach nicht old und der Überraschungsfaktor, das funktioniert. Aber wenn es nach mir geht, würde ich da wirklich auf die Stärken bauen und uns dieses Szenario am Ende geben. Ob es soweit kommt, weiß ich nicht, aber egal, auch das Teilnehmerfeld, ich freue mich auf den Rumble. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Nee, also allein schon der Rumble ist der Rumble. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das reicht einfach aus. Und auch in den schlimmsten Phasen ist der Rumble eigentlich die Show, die man sich immer anguckt. Und selbst wenn er schlecht ist, wird es dann trotzdem gewesen sein, ein Stück weit. Und das passt schon. Mal gucken. Bei den Mädels, wie gesagt, neues Spiel, neues Glück. Man hat so ein bisschen, ja, so eine Redeem-Tour am Laufen, da muss man eigentlich jetzt was abliefern. Alle, die drin sind, können es auch. Also wie gesagt, der Rumble, den Bayley gewonnen hat, der war richtig stark, fand ich. Auch vom Storytelling, das war. Aber dann gab es jetzt zwei Rumbles, die nicht so dolle waren. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ja, dann kommen wir zu den Jungs. Auch da wirklich alles drin, was Rang und Namen hat. Oder zumindest vieles drin, was Rang und Namen hat. Als erstes hat sich Cody in den Rumble gepackt. Bescheiden wie er ist, er will den Rumble gewinnen. Und Gunther sagt, Styles zu retiren genügt nicht. Ich gehe auch nochmal in Rumble. Einfach, also das finde ich auch irgendwie krass, dass Gunther erstmal hier jetzt Styles plättet und dann nochmal im Rumble competet. Das wäre auch ein bisschen too much. Mal gucken. Auch dabei leider Jey Uso. nicht zu verhindern, wird ein bisschen geheatet werden, mal gucken, ansonsten weiß ich nicht, sein Bruder ist glaube ich nicht drin, nur er, bis jetzt, er wird wohl noch kommen, kann ich mir vorstellen. Rey Mysterio, muss man auch mal gucken, ob da jetzt irgendwie Verletzungen oder nicht Verletzungen, schauen wir mal, also er ist zumindest nach Wikipedia drin. Dragon Lee und Penta, also viel Luchador Power stand jetzt und das ist auch jetzt nicht die höchste Kartregion, aber die werden es da schon versuchen zu zeigen, dass sie es können. Dann wird samoanisch. Man hat tatsächlich bei SmackDown und Saturday Main Event Roman Reigns official gemacht. Solo geht rein und Jacob auch. Da wird man irgendwas mit Cody natürlich machen, ist ja klar. Dann die ganze Vision geht rein. Bron Breakker, Logan Paul, Bronson Reed und Austin Theory hat man bei Raw ja relativ deutlich gemacht, wo der GM quasi einen gewissen Kniefall vor Heyman fast hingelegt hat und gefühlt gesagt hat, wisst ihr was, geht doch alle in Rumble, wir wollen ja hier keinen Stress haben. Alles klar. Javon Evans geht auch rein, Obafemi geht rein, das ist das, was Chris ja so ein bisschen erhofft hat, dass da was passiert. Randy Orton hat bei, ist auch so typisch WWE, bei einer morgendlichen Sportshow, sie heißt Get Up, gesagt, dass er in den Rumble geht. Und Brock Lesnar sagt, ach, ich gehe einfach zu Pat und bei meinem guten Kumpel in der Pat McAfee-Show announce ich, dass ich auch in den Rumble gehe. Also Brock geht rein. Wenn Brock in den Rumble geht, ist es immer ein Faktor, muss man sagen. Also Brock im Rumble ist immer cool. Und es passiert auch was. Ja? Also zum Beispiel wurde er von Drew eliminiert und dann ging es mit Drew richtig los vor 6 Jahren. Das war auch ein Riesenpop und das war für Drew auch wichtig. Leider kam danach Corona und dann hatte Drew erstmal keine Fans, die er, sag ich mal, begeistern konnte. War ein Riesenproblem für ihn. Aber Brock ist immer ein Faktor in solchen Matches, weil wer Brock eliminiert, der hat, sag ich mal, was vor. Also, wie gesagt, Oberfemi ist ja drin. Schauen wir mal, ob man in diese Richtung da was macht. Brock derzeit ja auch ohne Gegner bei Mania. Mal gucken, ob man hier, wie gesagt, Gunther andeutet. Ist ja immer noch so ein ewiges Match. Ich hätte im Moment fast mehr Bock auf Oberfemi, to be honest. Aber schauen wir mal. Ja, ich habe mich letzte Woche ja schon mit, ich glaube, wir waren uns einig, Chris, eher Reigns derzeit. Aber es gibt ja noch, hier gibt es ja wirklich ganz viele Ideen, was du machen kannst. Ob du mit Oberfemi gehst. Bron Breakker ist ein Thema. Er ist bei den Wetten wohl auf Nummer 2 aktuell. Also auch das wird wieder spannend. Und ich finde es auch wirklich gut. Also Cody, Roman, Jacob, Breakker, Brock, Oberfemi, das sind alles Faktoren, die das Ganze hier spannend machen. Und ja, vielleicht kommt ja Kid Wilson noch rein, müssen wir auch mal gucken. Man kann eigentlich fast das Gleiche sagen, was wir bei den Mädels gesagt haben. Ja, lasst es auf euch zukommen, genießt es, irgendwas wird schon passieren. Ich weiß nicht, Chris, kann man da noch mehr zu sagen? Ich habe jetzt viel versucht zu reden, aber eigentlich habe ich eigentlich, ich habe viel geredet, aber wenig gesagt. Vielleicht fällt dir noch mehr ein. Es ist gut besetzt, also für mich persönlich, ich bleibe immer dabei, Royal Rumble würde ich persönlich als eine Chance sehen, einfach jemanden zu etablieren. In dem Fall sehe ich da direkt auf Oberfemi hin und denke mir, lass ihn dieses Ding einfach mal gewinnen. Es wäre nicht so ein Upset, aber es wäre ein Upset, in dem es kein Upset ist, weil er einfach so big ist und weil er wirklich gut ist und weil er charismatisch ist und weil er für mich auf jeden Fall die Credentials mitnimmt, wie man schon so schön sagt. Und nachdem wir ja schon die SmackDown-Szenarien angesprochen haben, wäre ja Raw offen und von der Logik her bietet sich natürlich so ein Bron Breakker-Sieg an, wenn du sagst, okay, wie kaschieren wir diese dämliche Niederlage bei Raw, indem er den Rumble gewinnt. Und du hast alle seine Vision-Leute mit, das kann man wunderschön auch inszenieren, dass sie ihm helfen und er sich dadurch auch durchsetzt. Und dann als Royal Rumble-Sieger auf Punk trifft und dann bei Mania Weltschwergewichts-Champion wird. Ja. Ob das dann reicht für uns, weil für mich diese Niederlage auch sehr schwerwiegend war noch immer. Das hat sehr weh getan. Also es war mega unnötig. Darüber reden wir dann, wenn es soweit sein sollte. Roman Reigns ist natürlich ein Sieger, der immer Sinn macht für WWE, also Tribal Chief. Nur wie du das Ganze dann inszenierst, weil Roman Reigns gegen Drew McIntyre von allen Szenarien, die wir beide irgendwie schon in den letzten 2 Wochen mit hineingespielt haben, ist es wohl mit Abstand das am wenigsten vielleicht noch vor Cody gegen Drew in einem Singles-Match anzusetzen, muss ich sagen. Weil du hast mit Roman und Drew zumindest mal so eine lange Geschichte, auf die du zurückblicken kannst. Deswegen würde ich einfach sagen, Roman braucht den Sieg nicht, Lesnar braucht den Sieg nicht. Gleichwohl bin ich froh, dass er drin ist, weil wenn seine Musik ertönt, werde ich mich erstmal so richtig so aufsetzen und meine Aufmerksamkeit wieder komplett dem Match widmen, weil es dann komplett eskaliert. Es ist krass, was Brock da ja, es ist, bewirkt. Ne? Es ist total geht mir aber auch so. Hallo-Wach-Effekt. Ja, wirklich. Ich muss ehrlich zugeben, nicht viele. Also wenn Roman kommt, ist es ähnlich, nicht aber so krass. Und deswegen, Roman braucht es nicht und du kannst halt die anderen Leute, die du gerne bei Mania reinhauen wollen würdest, auch durch die Chamber noch reinbringen. Du hast also eben auch noch einen Plan B. Deswegen, nachdem man so lange den Rumble nicht genutzt hat und einfach sichere Sieger genommen hat, ja, also Charlotte Flair, Brock Lesnar, Cody Rhodes, Randy Orton und wie sie alle heißen, ja, warum nicht einfach so, damn, Oberfemi, erstes Match, im Main Roster, er gewinnt das Ding, geht zu Punk und sagt, Alter Mann, es ist over. Ich hol dich, ich hol mir den Titel bei Mania. Es wäre ein gutes Match. Das wäre super frisch. Ich hätte mega Bock, um zu sehen, wie die beiden miteinander interagieren, wie CM Punk das aufnimmt auch, wie die Fans es aufnehmen, wie die Promo-Duelle sein werden. Und du probierst es einfach. Meine Güte. Es ist jetzt nicht, als würdest du irgendjemanden, als würdest du, keine Ahnung, Brian Kendrick diesen Sieg geben. Du gibst es Obafemi. Er ist groß, er ist ein Berg, er hat Charisma. Das will WWE, das will TKO, das will Triple H im Normalfall. Ob es so kommt, das bezweifle ich doch schon sehr. Unabhängig von diesen ganzen Szenarien, die ich aufgelistet habe, freue ich mich. Das Feld ist gut, es ist Rumble, es ist immer für Überraschungen gesorgt. Ich hoffe, ich werde mir ein bisschen leichter tun mit den Entrance-Themes in diesem Jahr. Ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr große Probleme hatte, vor allem bei den Mädels, um zu wissen, Moment mal, wer ist denn das jetzt? Von daher bin ich gespannt, wie ich mir dahingehend tue. Und dann bleibt mir einfach nur zu sagen, zurücklehnen. Es ist ein geiles Match. Wie gesagt, das kann man nur noch wiederholen, was wir bei den Frauen gesagt haben. Es ist sehr wohlwollend, um auch es zu schauen, trotz einer so langen Matchzeit, weil es einfach so immer das, was wir lieben, ne, heutzutage beim Doomscrolling. Okay, das Video gefällt mir nicht, das nächste. Ah, passt, gefällt mir nicht, das nächste. Und hier ist es auch so, nach einer Minute, wenn dir die Paarung nicht gefällt oder du schon genug gesehen hast, da kommt der nächste und der nächste. Deswegen tipptopp. Und ich freue mich einfach und bin gespannt, welchen Weg man einschreitet. Ja, ich gehe gerade mal, pardon, ich gehe gerade mal die Namensliste durch. Also bei den Jungs kriege ich fast alle Themes hin. Bei den Mädels hast schon recht. Da werde ich mir schwer tun. Alter. Ja, ja, doch. Das Raquel, das geht mir auch so. Lyra, weil wüsste ich jetzt nicht. Jordan, Gott. Naja, Jax, oh doch, Lash Legend, keine Ahnung. Maxine Dupree ist noch mit dem Alpha Academy. Ja. Also, ja, ja, und da kommen ja noch ein paar. Also, klar, die Legenden wird man immer raushören, aber ja, das ist so eine Sache. Aber bei den Jungs werden wir es hinkriegen. Und schon, das war letztes Mal ein riesen Thema, weil die Themes ja auch nicht so doll sind, leider. Aber auch da tut sich ja was. Und das Kid Wilson-Theme ist übrigens auch vom neuen Theme-Macher, will ich mal sagen. Und da haben sie dann ja mal einen Klumpen Gold, sag ich mal, gefunden. Gut. Ja, das war der Royal Rumble. Unsere Preview darauf, unsere Hommage an Kid Wilson und unser Rückblick auf die Survivor Series. Saturday Night's Main Event. Und damit sind wir für heute auch tatsächlich fertig. Wünschen euch ganz, ganz viel Freude beim Gucken. Wie Chris schon gesagt hat, die Pin-or-Kick-Out-Sachen, seid uns nicht böse, müssen wir auf die Review oder auf den nächsten Wochenrückblick verschieben. Wie gesagt, Chris hat noch pressierende Anschlusstermine. Wir sind froh, dass wir es zeitlich heute überhaupt hinbekommen haben, weil ich auch tatsächlich einiges um die Ohren hatte. Und deswegen nicht böse sein, falls ihr auch mal sicher gehen wollt, dass wir die Sachen nicht vergessen, ihr kennt das ja, haben wir schon ein, zwei Mal so gemacht, einfach Copy-Paste und unter diesen Podcast die Pin-or-Kick-Out-Fragen oder sonstige Fragen einfach posten, damit es uns nicht verloren geht. Aber dieses Mal standen eben die Review und die Preview im Vordergrund und Pin-or-Kick-Out wird natürlich nicht untergehen, wird aber eben nachgeholt werden müssen. Entweder bei der Review oder vielleicht sogar noch besser beim Wochenrückblick. Da wäre es fast noch besser, weil bei der Review werden wir so viel zu besprechen haben am Fallout-Bereich, sodass man dann bei dem Wochenrückblick ganz geschmeidig dann auch wieder zum Tagesgeschäft übergehen kann. Wie gesagt, nochmal mit der Bitte um Nachsicht. Weil es eben zeitlich so pressiert, bekommt Chris jetzt auch flott die Schlussworte. Ja, vielen, vielen Dank. Mir bleibt eigentlich nur eines übrig zu sagen. Viel Spaß beim Rumble. Bin sehr gespannt. Es wird sich ziemlich sicher viel passieren, wo man Gesprächsstoff und Diskussionen anzünden wird. Da ist WWE bekannt dafür. Und ich denke, das ist in dem Fall unabhängig von der Saudi-Arabien-Sache, ist natürlich die Uhrzeit für uns da ideal. Primetime, da kann man sich wirklich ein paar Snacks hinstellen und sich fallen lassen und einfach sagen, okay, ich schaue mir das Ding an und Rumble, wie gesagt, macht ziemlich sicher viel Spaß. Deswegen viel Spaß dabei, bleibt auch weiterhin gesund und nochmal Nachsicht wegen den Pin oder Kickout, das wird alsbald nachgeholt. Wann geht das eigentlich los am Samstag? Hast du eine 20 MEZ? Uhr? Ja, war immer, glaube ich, so 20 Uhr. Ne? Also das 2018, 19, 20 oder 21, ja, das verifiziere ich nochmal. Also eigentlich perfekt tatsächlich, ja. Ja, ja, das ist überragend, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich habe nichts zu ergänzen zu dem, was Chris gesagt hat. Wünsche euch auch ein schönes Wochenende, gute Gesundheit und einen hoffentlich sehr erfolgreichen und angenehmen Rumble, auch wenn wir im Land der Knochensägen sind. Das werde ich genauso wie das Tap-Out nicht vergessen, immer wieder zu erwähnen. Und in dem Sinne, macht das Beste draus oder boykottiert den Schrott. Das ist auch völlig legitim, ist alles legitim. Wir können ja Gott sei Dank hier machen, was wir wollen noch. Und ja, mal gucken, wenn die Entwicklung so weitergeht, kann es auch lustig werden mit irgendwie, was in der Welt so an Machtspielchen gerade abgeht. Aber das wollen wir hier nicht vertiefen. Das ist ein anderer Podcast. Da müsst ihr die Lage der Nation hören oder was auch immer. Bei uns gibt es nur stupide Unterhaltung mit stupiden Podcastern. Mehr können wir hier leider nicht bieten. Und in diesem Sinne freuen wir uns darauf, euch zur Review wieder voll nölen und voll texten zu dürfen. Alles Gute, bis denn. Tschüss. Ciao.